Kritik der Arbeit ist ein sehr umfassendes Thema, wie immer bei so einem Vortrag, der knappe Stunde wahrscheinlich dauern wird. Und dann gibt es anschließend natürlich die Möglichkeit zur Diskussion. Wie immer muss man vorausschicken, dass man da viele Punkte nur anreißen kann, dass man sie nur anstupsen kann, dass einiges quasi nur stichwortartig bebildert werden kann. Aber zum einen gibt es eben, wie gesagt, nachher nicht nur die Möglichkeit zur Diskussion, sondern natürlich auch, dass ihr oder sie nachfragt zu den Punkten, die euch halt weitergehender interessieren. Auch da werden wahrscheinlich nicht alle Fragen letztgültig geklärt werden können, aber dafür gibt es ja Bücher. Und deswegen wie immer den Werbeblock gleich am Anfang. Ich habe da ein paar Bücher mitgebracht, werde an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch beim Vortrag, wo es inhaltlich mir sinnvoll erscheint, vielleicht auch an anderen Stellen, auf diese Bücher verweisen. Und diese Bücher gibt es hier nicht nur käuflich zu erwerben, sondern deutlich vergünstigt käuflich zu erwerben. Also wenn ihr da Interesse daran habt, lohnt es sich sehr davon, Gebrauch zu machen. Was ich versuchen möchte, ist vier Punkte anzusprechen. Ich werde keine irgendwie groß angelegte Entwicklung des Arbeitsfetisch aus den marxischen Kategorien hier herunterleiern, sondern ich würde gerne als erstes versuchen zu illustrieren, wie in der traditionellen Linken, also in der Mainstream-Linken in den letzten 150, 200 Jahren Arbeit geradezu vergöttert wurde. Ich würde zweitens gerne auf einige eben doch existierende abweichende Stimmen, also auf dissidente Strömungen innerhalb dieser Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, innerhalb der traditionellen Linken, auch innerhalb des Marxismus verweisen und die kurz vorstellen. Drittens werde ich dann ein paar Gedanken zum Zusammenhang von Produktivitätswahn und Antisemitismus präsentieren, die allerdings auch mehr darstellenden als analytischen Charakter haben werden. Und viertens, wenn es dann nicht schon gar zu lang geworden ist, würde ich dann doch noch einen kleinen, vielleicht etwas theoretischeren Exkurs präsentieren, wo es ganz einfach darum gehen soll, zu erklären oder darzustellen, warum Lohnarbeiter als Lohnarbeiter in aller Regel mehr Lohn wollen und nicht den Kommunismus. Das ist das Programm. Und also zum ersten Punkt. Ihr wisst alle, wenn ein Politiker oder eine Politikerin heute fordern würde, weitet die Arbeitslosigkeit aus, dann könnte er oder sie sofort einpacken. Man wäre politisch schlicht und einfach erledigt, wenn man sowas an sich ja sehr Vernünftiges fordern würde. Und weil das so ist, sprechen natürlich auch alle Politiker und Politikerinnen über alle Parteigrenzen hinweg genau das Gegenteil, nämlich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Man konnte das gestern wahrscheinlich auch hier in Nürnberg recht deutlich sich anschauen. Und das tun sie, obwohl jeder weiß oder zumindest wissen könnte, wenn ihr nur einmal morgens oder auch abends den Mitmenschen in der U-Bahn oder hier gibt es wahrscheinlich eher Busse, etwas genauer ins... Nee, gibt es auch eine U-Bahn, ne? Entschuldigung. Ich dachte, Nürnberg ist so eine Kleinstadt, da gibt es keine U-Bahn. Also, wenn man den Mitmenschen in Metropolen wie Nürnberg oder anderen Weltstädten etwas genauer ins Gesicht schauen würde, könnte man wissen, dass Arbeit krank macht, dass Arbeit, um einen etwas antiquierten Ausdruck zu verwenden, schändet, dass Arbeit Mühsal macht und dass Arbeit auch ziemlich hässlich macht. Karl Marx wusste das und hat allen Kritikern gesellschaftlicher Elendsproduktion ins Stammbuch geschrieben, das ist ein Zitat aus dem dritten Band vom Marxischen Kapital, das Reich der Freiheit beginnt erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Soweit Marx. Die sich nun merkwürdigerweise immer wieder auf Marx berufende Arbeiterbewegung hat hingegen die Vernutzung der Arbeitskräfte zum Zwecke der Verwertung von Kapital zu einer geradezu anbetungswürdigen Selbstverwirklichung geadelt. Die Vorstellung war in etwa, das proletarische Schaffen sei gut und der eigentliche Skandal des Kapitalismus bestünde dann darin, nicht jedem Menschen einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Das ist nun allerdings keine rein linke Angelegenheit, dieser Arbeitsfetischismus. Ob Sozialdemokraten oder Bolschewisten, ob christliche Soziallehre oder faschistischer Produktivitätswahn, ob Leninisten oder Hitlerfans, sie alle, obwohl das natürlich sehr unterschiedliche politische Programme sind, die diese Leute vertreten, sie alle konnten und können sich für die elende Parole »Die Arbeit hoch« begeistern. In der Bibel beispielsweise heißt es bereits, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und auf den Parolenbändern der stalinistischen Arbeitslager wurde das dann bekanntlich nur geringfügig abgewandelt. Und vor wenigen Jahren hat auch Franz Müntefering mit dem Ausspruch, nur wer arbeitet, soll auch essen, das Programm seiner Partei, die ja angeblich für die Schwachen und Armen kämpft, sehr treffend und schön auf den Punkt gebracht. Die Linke liebt also die Arbeit. Anstatt sich zum Beispiel an Paul Lafargue, das war der Schwiegersohn von Karl Marx, zu erinnern, der das Recht auf Faulheit hochhielt, soll es also ein Recht auf Arbeit sein, für das beispielsweise am 1. Mai gestritten wird. Wenn die Linke in den letzten Jahren die Rechte in irgendetwas übertreffen wollte, dann offensichtlich in ihrer Hingabe an die menschliche Schinderei. Und wie gesagt, man konnte das ja auch am diesjährigen 1. Mai beobachten, sowohl in den sozialdemokratischen und sozialistischen Postillen, ob vom Berliner Reichstag oder auf dem Wiener Rathausplatz, also wo DGB und ÖGB aufmarschiert sind und stets geschmettert haben, die Arbeit hoch. Dieser elende Slogan steht ganz in der Tradition von einer anderen Parole, nämlich von Georg Büchners Aufruf Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Ein Motto, eine Parole, das und die in seiner Entstehungszeit, also 1834, vielleicht noch eine gewisse Berechtigung gehabt haben mag. Als Motto unzähliger linker Kampagnen ist diese Parole aber schon längst zu einer Art Sklavenparole mutiert. Wenn es nämlich um das gute Leben für alle ginge, und genau darum sollte es gehen, dann hätte dieses Friede in den Hütten, Krieg den Palästen schon längst durch etwas anderes ersetzt werden müssen, nämlich durch eine Kriegserklärung an die Hütten und die Forderung zum Beispiel Paläste für alle. Anstatt aber nun die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum einzufordern, wird häufig gegen den Reichtum selbst mobil gemacht. Vielleicht kennt ihr so Graffitis, in Kreuzberg zum Beispiel konnte man in der Zeit lang sehr prominent sehen, da stand dann gegen Reichtum in Kreuzberg. Schon sehr früh wurde die gleichmäßige Verteilung des Elends und nicht seine Abschaffung zum Ziel des Mainstreams der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Die Vordenker der Sozialdemokratie fürchteten wohl nur eines noch mehr als den Vorwurf des nationalen Nihilismus, nämlich als Verächter der Arbeit ins Visier des politischen Gegners zu geraten. August Bebel, um das an einem Beispiel zumindest zu illustrieren, verkündete schon Ende des 19. Jahrhunderts, also Bebel als einer der zentralen Vordenker, Galionsfiguren der Sozialdemokratie, Zitat Bebel, die alberne Behauptung, die Sozialisten wollten die Arbeit abschaffen, ist ein Widersinn sondergleichen. Nichtarbeiter, Faulenzer gibt es nur in der bürgerlichen Welt. Doch wenn ich eben gesagt habe, die Linke liebt die Arbeit, mag das dem einen oder der anderen vielleicht als eine fiese Verallgemeinerung erscheinen. Und ich habe es ja auch einleitend schon gesagt, natürlich gab es immer dissidente Strömungen, gab es abweichende Stimmen, die aber eben in aller Regel eine verschwindend kleine Minderheit geblieben sind. Deswegen ich denke, dass diese Verallgemeinerung eben doch nicht so fies ist, sondern schlicht und einfach sachlich begründet. Es gab aber eben diese dissidenten Strömungen, abweichende Stimmen, die die Lobhudelei auf das Schuften und Rackern, das Hackeln, wie man in Österreich sagt, und Malochen nicht mitmachen wollten. Und Karl Marx hat nicht erst im Kapital, aus dem ich eben ein kurzes Zitat vorgelesen habe, sondern Marx hat bereits als sehr junger Mann konstatiert, ich zitiere wieder Marx, der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Die Fremdheit der Arbeit trete, so Marx weiter, darin rein hervor, dass, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird. Heißt es in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, also einer Schrift bereits aus dem Jahr 1844, die aber sehr viel später dann erst publiziert wurde. Die Arbeit also, schreibt Marx, wird als eine Pest geflohen, sobald der äußere Zwang verschwindet. Und das ist heute ja bekanntlich völlig anders. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, das ist ein Beispiel aus der Schweiz, wo man gesehen hat, dass wenn Gewerkschaften zumindest innerhalb des schlechten Bestehenden einmal sich als partiell vernünftig erweisen und wie vor einigen Jahren der Schweizer Gewerkschaftsbund einen Volksentscheid, also in der Schweiz, wisst ihr, gibt es viel mehr so direktdemokratische Möglichkeiten der Mitbestimmung, wo man also so Volksentscheide initiieren kann. Und dieser Schweizer Gewerkschaftsbund hat den, wie ich dachte, sehr nachvollziehbare Volksentscheid initiiert, den gesetzlichen Mindesturlaub von 4 auf 6 Wochen auszudehnen. Und irgendwie, wenn man das hört, würde man auch glauben, dass die 98% Zustimmung für diesen Vorschlag bekommen, dass man irgendwie 2 Wochen mehr Urlaub hat. Dem war aber nicht so. Der Schweizer Gewerkschaftsbund prallte auf die geballte Arbeitswut der Eidgenossen. 66,5% der Schweizer stimmten dagegen, 2 Wochen mehr Urlaub pro Jahr zu haben. Da sieht man also, und das können wir in der Diskussion uns dann nochmal gemeinsam überlegen, woran liegt das denn, dass Marx das noch so eindeutig beobachten konnte, ja, dass also sobald dieser äußere Zwang weg ist, die Leute sagen, ja, dann gehe ich nach Hause, danke. Und heute, dass also offensichtlich sich doch sehr in etwas anderes gewandelt hat. Aber zurück zu den dissidenten Strömungen. Und der schon erwähnte Schwiegersohn von Marx, also Paul Lafargue, der übrigens keineswegs zufällig auch einer der ganz frühen Kritiker des Nationalismus in der sich herausbildenden, sich gerade konstituierenden Arbeiterbewegung war. Dieser Paul Lafargue schrieb eine Widerlegung des Rechts auf Arbeit, so der Untertitel von seiner schönen Schrift zur Lob der Faulheit. Eine Widerlegung des Rechts auf Arbeit schrieb er, für das dem nichtsdestotrotz heute weiterhin auf jeden auf 1. Mai Aufmarsch gestritten wird. Friedrich Nietzsche, um ein Beispiel nun nicht unmittelbar aus dieser linken marxistischen Tradition zu erwähnen, Friedrich Nietzsche diagnostizierte als Beobachter der brutalen Durchsetzung der Fabriksarbeit am Ende des 19. Jahrhunderts. Auch das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, das war ja nichts, also diese schlimmen Formen von Fabriksarbeit, wie sie insbesondere im 19. Jahrhundert zu beobachten waren, das war ja nichts, dem sich die Leute freiwillig unterworfen haben, sondern die mussten oft mit brutaler Gewalt, Zwangsmaßnahmen mit Arbeitshäusern und so weiter und so fort gezwungen werden zu dieser Fabriksarbeit. Und als ein Beobachter dieser brutalen Durchsetzung hat Nietzsche in seinem Aphorismus die Lobredner der Arbeit beobachtet, dass, Zitat Nietzsche, eine solche Arbeit die beste Polizei sei, und er meint das kritisch und keineswegs affirmativ, da sie jedem im Zaume hält und die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit, des Unabhängigkeitsgelüstes kräftig zu hindern versteht. Soweit Nietzsche. Während Michael Bakunin, der Vordenker des Anarchismus, da freuen sich dann immer die Anarchisten, als kommt Bakunin, der war sicher voll gegen die Arbeit, stimmt aber nicht, während Michael Bakunin die Arbeit zur, wie er schrieb, Grundlage der Menschenwürde erklärte, beharrte Moses Hess, das war ein enger Freund von Karl Marx und übrigens, das aber nur nebenbei, ein früher Theoretiker des Zionismus übrigens, der galt auch als der rote Rabbi in seiner damaligen Zeit, beharrte Moses Hess auf der Unterscheidung zwischen, wie er das nannte, freier Tätigkeit auf der einen Seite und gezwungener Arbeit auf der anderen Seite. Während die Stalinisten den Produktivitätswahn dann auf seine massenmörderische Spitze trieben, hatte der russische Avantgardist Kasimir Majewitsch, vielleicht kennen den einige von seinen sehr guten Bildern, 1921 in seiner Schrift Die Faulheit als die tatsächliche Wahrheit der Menschheit erklärt, Zitat Majewitsch, die Arbeit muss verflucht werden, wie es auch die Legenden vom Paradies überliefern, die Faulheit aber sollte das sein, wonach der Mensch zu streben hat. Es ginge doch nicht an, so Majewitsch, dass sich nur die Besitzenden von der Arbeit emanzipieren, vielmehr sollte sich, wie er schreibt, die ganze Menschheit von dieser Geißel befreien. Im 20. Jahrhundert waren es dann, um diesen kleinen Parforce-Ritt durch die Theoriegeschichte komplett zu machen, oder nicht komplett, aber zum Abschluss zu bringen, im 20. Jahrhundert waren es dann insbesondere die Autoren der sogenannten kritischen Theorie, die sich gegen die Anbetung der Arbeit wandten. Theodor W. Adorno beispielsweise kritisierte in seiner Minima Moralia, das ist eines der wichtigsten Werke von Adorno, das ist eine Aphorismensammlung, wo er in sehr kleinen, manchmal könnte man fast sagen, Alltagsbeobachtungen eigentlich seine ganze Philosophie und Gesellschaftskritik in sehr komprimierter Form und in sehr lesbarer, wenn auch mitunter voraussetzungsvollen zusammengefasst hat. In diesem Minima Moralia kritisiert Adorno ein Ideal menschlichen Verhaltens, das, wie er schreibt, am Modell der Produktion als Selbstzweck gebildet ist. Und er wendet sich gegen das Wunschbild des ungehemmten, kraftstrotzenden, schöpferischen Menschen. Jene die Gesellschaft durchziehende Vorstellung vom fessellosen Tun, dem ununterbrochenen Zeugen der pausbäckigen Unersättlichkeit, war ihm ein Greuel. Er fürchtete nicht, wie er weiter schreibt, das Erschlaffen der Menschen im Wohlleben, sondern, wie er das zum Ende bringt, die blinde Wut des Machens. Ich werde nachher auf die Minima Moralia nochmal zurückkommen, wo eines der ganz berühmten, wichtigen Zitate zur Arbeitskritik sich auch findet. Oft genug historisch verweigerten die Arbeiter und Arbeiterinnen allerdings auch ganz praktisch den produktivistischen Vordenkern der Arbeiterbewegung, die so dieses Ideal der schaffenden Sozialisten immer vor sich hergetragen haben, schlicht und einfach die Gefolgschaft. Ein Beispiel wiederum: Die spanischen Proletarier brachten während des Bürgerkriegs in den 30er Jahren mit ihrer, man könnte sagen, sehr selbstbewussten Verweigerungshaltung auch die anarchistischen Funktionäre der Gewerkschaft CNT zur Verzweiflung, die in ihren Aufrufen zur Arbeitsdisziplin ihren bolschewistischen und stalinistischen Konkurrenten kaum in etwas nachstanden. Und was häufig in Vergessenheit gerät, sie waren es, also die anarchistische Gewerkschaft CNT war es, die Akkordarbeit im revolutionären Barcelona wieder eingeführt hat. Wenn man natürlich immer im Kopf behalten muss, in der Situation eines Abwehrkampfes gegen den Faschismus, also wo das nicht so vollkommen aus der Luft gegriffen war, dass man sagt, na, so ein bisschen Arbeitsdisziplin braucht man irgendwie doch, wenn man gegen diese faschistischen, sehr gut ausgerüsteten Armeen bestehen möchte. Ein anderes Beispiel: Die von den französischen Situationisten also eine wichtige gesellschaftskritische Richtung in Frankreich, 60er und 70er Jahre, noch später, die von den französischen Situationisten und Guy Debord aufgegriffene Parole "Ne travaillez jamais", also arbeitet niemals, stammte nicht aus dem studentischen Milieu der 68er-Bewegung, wie sozialistische und kommunistische Gewerkschaftsfunktionäre natürlich sofort behauptet haben, die haben gesagt, unsere guten Proletarier würden sowas nie sagen, sondern diese Parole stammte tatsächlich, das war ein geflügeltes Wort, damals vor allem in den subproletarischen Vierteln der französischen Hauptstadt. Und diese Parole steht ganz in der Tradition jener Pariser Arbeiter, die in der linken Volksfrontregierung, also in den 1930er Jahren, nun keine Chance, wie die Führer dieser Volksfrontregierung, zur schwunghaften Steigerung der Produktivität sahen, sondern in erster Linie eine Möglichkeit, erstmals in ihrem Leben bezahlten Urlaub zu machen und beispielsweise an die Atlantikküste zu fahren. Weil das so ist, sprechen einige Chronisten übrigens auch davon, dass die französischen Sozialisten und Kommunisten eigentlich gar nicht als Wegbereiter der Revolution fungiert hätten, sondern eher als Wegbereiter des Massentourismus. Zu den wichtigsten, die schon sehr früh und in sehr schönen Worten den Arbeitsfetischismus auch und gerade der Linken kritisiert haben und über ihn gespottet haben, gehört Oscar Wilde, der 1891 in dem sehr empfehlenswerten Essay "Der Sozialismus und die Seele des Menschen" schrieb. Also das ist vor allem wegen dieser Kritik an der Arbeitssucht sehr empfehlenswert, dieser Essay, aber auch aus vielen anderen Gründen. Dort wird eine Art, also finden sich wichtige Ausführungen über Ästhetik als eine Art Form von Gesellschaftskritik und es ist eine Art, man könnte fast sagen, Begründung eines individualistischen Sozialismus, also gegen diesen Kollektivismus und Gemeinschaftssinn, der bei vielen Linken grauenhafterweise grassiert, setzt er also eine individualistische Vorstellung von, die also auf die Freiheit des Individuums abzielt, das sich aber natürlich über seine gesellschaftliche Konstitution jeweils bewusst sein muss. In diesem schönen Text, "Der Sozialismus und die Seele des Menschen", schreibt er: "Heutzutage wird sehr viel Unsinn über die Würde der körperlichen Arbeit geschrieben. An der körperlichen Arbeit ist ganz und gar nichts notwendig Würdevolles. Es ist geistig und moralisch genommen schimpflich für den Menschen, irgendetwas zu tun, was ihm keine Freude macht, und viele Formen der Arbeit sind ganz freudlose Beschäftigungen." Soweit Oscar Wilde, ein Dandy und Gentleman. Hätte sich die Linke nun in den letzten 100 Jahren mehr an dieser, wie gesagt, vorzüglichen und leider viel zu unbekannten Schrift orientiert, dann hätte diese Linke, anstatt den Arbeitsfetischismus ihrer zumeist ja auch noch moralinsauren Vordenker aufzusaugen, gewusst, dass Arbeit den Menschen in aller Regel eben nicht erfüllt, sondern fertig macht. Man fragt sich tatsächlich, was ist das für eine Welt, in welcher der technische Fortschritt systematisch neues Elend verursacht? Und man fragt sich weiter, was sind das eigentlich für Menschen, die angesichts der Einrichtung dieser Welt nicht mit aller Leidenschaft für jenes ganz andere streiten, dass es den Individuen ermöglichen müsste, sich in so etwas wie Ausschweifung und Genuss, in körperlicher und geistiger Hingabe, in Kunst und intellektueller Selbstreflexion, als sowas wie ein Gattungswesen Mensch überhaupt erst zu konstituieren. Es ginge doch darum, sich die Welt im wie auch immer widersprüchlichen Einklang mit den Mitmenschen und natürlich mit der größtmöglichen Bequemlichkeit anzueignen. Und das hieße unter anderem, um da keine irgendwie liberalen Missverständnisse aufkommen zu lassen, Transformation des Privateigentums an Produktionsmitteln hin zu gesellschaftlicher Verfügung zum Zwecke der Verwirklichung von Freiheit. Und dieser letzte Zusatz ist mir dabei sehr wichtig. Das heißt nämlich nicht Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln, zum Beispiel aus Hass auf die Reichen oder eben gar aus Hass auf den Reichtum, sondern aufgrund, also Abschaffung des Rechts auf Privateigentum, Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und solchen Dingen, aus dem Grund, dass dieses Privateigentum, diese Formen von Eigentum, die menschliche Entfaltung schlicht und einfach massiv beschränken und diese Beschränkungen ja selbst noch für solche Leute mit sich bringen, die genau zu diesen Besitzenden gehören. Es ginge also um eine von Ausbeutung und Herrschaft befreite Gesellschaft, nicht zum Zwecke der Konstitution repressiver Kollektive oder gar einer Rückkehr zu irgendeiner vermeintlich natürlichen vorzivilisatorischen Lebensweise, sondern zur Befreiung des Individuums aus jenen gesellschaftlichen Zwängen, die angesichts des gesellschaftlichen Reichtums und angesichts der fortgeschrittenen Technologie, der technischen Entwicklung heute vollkommen anachronistisch sind. Und sagt es anachronistisch, könnte man auch kurz formulieren: Kapitalismus ist eigentlich überhaupt nicht State of the Art. Vollkommen überholt, eigentlich. Viele von euch oder Ihnen werden nun aber natürlich den Einwand kennen oder ihn ja vielleicht auch selber im Kopf haben. Abschaffung von Ausbeutung und Herrschaft, Aufhebung des Privateigentums, wie soll das denn gehen? Widerspricht das nicht der menschlichen Natur? Und entspricht also das heute existierende Arbeitsregiment nicht dem, wie es dann immer heißt, dem Wesen des Menschen? Auf diese Fragen hatte wiederum der Dandy und Gentleman Oscar Wilde, wie ich finde, bereits die passende Antwort. Auf diese nämlich sehr geschichtsvergessenen Abwehrreaktionen, die sich eigentlich in solchen Einwänden ausdrücken. Oscar Wilde hat nämlich kurz und bündig und wie ich denke vollkommen zu Recht gesagt, das Einzige, was man von der Natur des Menschen, also auch über das Wesen des Menschen, das Einzige, was man von der Natur des Menschen wirklich weiß, ist, dass sie sich beständig ändert. Soweit Oscar Wilde. Doch statt nun für die Bedingungen der Möglichkeit individueller Freiheit und gesellschaftlicher Autonomie zu streiten, also für eine Art, vielleicht könnte man das nennen, produktiven Müßiggang, der übrigens das Gegenteil von auf die Dauer ja doch nur Langeweile verströmenden Nichtstun wäre, ich werde da gegen Ende auch nochmal kurz darauf zurückkommen, statt also das zu tun, sucht man in der Schinderei der Arbeit Erfüllung und schlimmer noch, findet sie womöglich auch. Und wiederum, das ist keine rein linke Angelegenheit, dieser Arbeitsfetischismus. Um das zu illustrieren, Papst Ratzinger oder Ex-Papst, ich weiß nicht, wie man das nennt, also als er noch Papst war, Papst Ratzinger verkündete, die Arbeit trage dazu bei, Zitat Papst oder Ex-Papst, Gott und den anderen näher zu sein. Bei der NPD firmiert Arbeit noch vor Familie und Vaterland, und das heißt einiges für Nazis, und beim Nazi-Versand ihres Vertrauens können sie, wie die das nennen, Teehemden mit der Aufschrift Arbeit adelt erwerben, also dem alten Leitspruch des Reichsarbeitsdienstes im Nationalsozialismus. Und die Freiheitlichen in Österreich, also die FPÖ, fordern Hackeln statt Packeln, ich weiß nicht, ob man das hier versteht, und linke Gruppen drohen ihren Gegnern in ihren völlig abgeheiften Demoparolen allen Ernstes so etwas an, wie sie in die Produktion schicken zu wollen. Also das ist so der Halt dieses stalinistische Arbeitslager nach. Ne? Ein bekanntes Beispiel, um das wieder etwas zu illustrieren, um mit populärkulturellen Beispielen zu illustrieren, ein bekanntes Beispiel für eine ebenso arbeitsfetischistische wie auch ressentimenthafte Vorstellung ist die Verfilmung von George Orwells Animal Farm. Das bietet sich als Beispiel mal an, weil damit ja irgendwie Lehrer jeglicher Generation, ich glaube auch, soweit ich weiß, dass heute noch die ihnen Ausgelieferten versuchen damit, den ihnen Ausgelieferten kritisches Bewusstsein einzutrichtern. Und das ist natürlich in vieler Hinsicht auch ein also sehr interessanter und guter Film. Dieser berühmte Zeichentrickfilm von John Harris und Joy Batchelor ignoriert allerdings in seiner Stalinismuskritik, und als dieser Stalinismuskritik ist das natürlich ein wichtiger Film gewesen, ein wichtiges Buch natürlich auch gewesen, in dieser Film ignoriert aber in seiner Stalinismuskritik nicht nur den Stellenwert des Antisemitismus in den realsozialistischen Gesellschaften, also ein Antisemitismus, der eines der Resultate von Produktivitätsideal, Arbeitsethos und sowas wie einer proletarischen Moral war, die sich dann natürlich auch stets gegen diese angeblich torpedierenden, zersetzenden Kräfte zur Wehr setzen musste. Und das ist natürlich insofern schon beachtlich, dass das weitgehend ignoriert wird, weil das in den 50er Jahren, wie dieser Film rauskam, das wirklich die Hochzeit des stalinistischen Antisemitismus war, wo in fast allen Ostblockstaaten wirklich antisemitische Schauprozesse stattgefunden haben, wo man also gegen Zionisten und Kosmopoliten gewettert hat und fast ausschließlich jüdische Angeklagte unter völlig absurden Vorwänden vor Gericht gestellt hat. Aber dieser Film ignoriert eben nicht nur den Stellenwert des Antisemitismus, sondern diese Animal Farm bleibt über weite Strecken selbst einer Denkart verhaftet, die eben nie und nimmer etwas zu einer Emanzipation und Aufklärung wird beitragen können. Es wird dort nämlich nicht einfach Herrschaft kritisiert, sondern es wird die Herrschaft der dekadenten, in Luxus schwelgenden und auch noch ganz viel Alkohol trinkenden Führungselite kritisiert. Und zwar im Namen des ehrlich arbeitenden, sich in Abstinenz übenden, oh Gott, Volkes attackiert. Unterschwellig richtet sich also die Kritik gegen den Luxus, gegen den Reichtum selbst, der aber doch das ganze Ziel einer ernsthaften emanzipativen Bestrebung sein müsste. Man stößt sich, ganz ähnlich wie in den heutigen Bewegungen der Sozialneider, was also etwas anderes ist als Sozialkritiker, man stößt sich ganz ähnlich wie in diesen Bewegungen der heutigen Sozialneider nicht daran, dass nicht alle gleichermaßen am Luxus, am Reichtum partizipieren, also teilhaben können, sondern man stößt sich daran, dass es nicht allen gleich schlecht geht. Man könnte auch, also das ist so diese klassische sozialdemokratische Gerechtigkeits- und Gleichheitsforderung, zielt im letzten Endes mal so, um es etwas unakademisch zu formulieren, auf die gleichmäßige Verteilung der Scheiße. Ja. Bei solch einer Denkfigur wiederum, welche die stalinistische Vergötterung der schaffenden Arbeit selbst noch in die Kritik am Stalinismus übernimmt, ist es dann, denke ich, auch gar kein Wunder, dass antisemitische Stereotypen in der Verfilmung von Animal Farm auch nicht fehlen. Man denke nur an die Figur des Bempel, im Englischen Wimpy. Das ist ein auf das Geld fixierter, sich nicht um die Allgemeinheit scherender Händler, ja, der dann immer so, ne, dargestellt wird, mit reibenden Händen, und der mit schlafwandlerischer Sicherheit mit einer Physiognomie ausgestattet wurde, wie sie Antisemiten für Juden reserviert haben. Und das, denke ich, ist keineswegs zufällig. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, zumindest der kurzen Darstellung, des kurzen Anreißens des Zusammenhangs von Produktivitätswahn und Antisemitismus. Die fanatischsten Lobpreiser der Arbeit waren tatsächlich schon immer zugleich die schlimmsten Antisemiten. Beispielsweise Martin Luther. Ich habe den Vortrag auch schon mal im evangelischen Gemeindezentrum gehalten. Da geht dann immer so ein Raunen durch den Raum, aber ich kann nichts dafür. Beispielsweise Martin Luther, also dem Protagonisten des protestantischen Arbeitsethos und eben dem Autor des Pamphlets von den Juden und ihren Lügen. Oder, ganz anderes Beispiel, der industrielle Henry Ford, also der Autor des Machwerks Der internationale Jude, das im Nationalsozialismus in Massenauflagen unter die Leute gebracht wurde. Henry Ford, für den es, wie er schreibt, nichts Abscheulicheres gab als ein müßiges Leben. Oder Ernst Jünger. Ernst Jünger ließ Arbeit und Freiheit gleich in eins fallen und proklamierte ein für ein Verzicht gerüstetes Glück. Womit er sich auch in diesem Punkt, denke ich, als ein veritabler Vordenker des nationalsozialistischen Opfer- und Arbeitskultes erwies. Und den brachte dann natürlich der Führer der NS-Volksgemeinschaft am treffendsten und am genauesten auf den Punkt. Hitler proklamierte bereits in Mein Kampf, ich zitiere also aus des Führers Mein Kampf, Zitat, den Sieg, also er proklamierte den Sieg des Gedankens der schaffenden Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird. Wie ernst er das gemeint hat, konnte man bekanntlich später dann über den Toren der Vernichtungslager nachlesen, Arbeit macht frei. Keineswegs nur im deutschsprachigen Raum, dort aber eben ganz besonders, existiert eine lange Tradition der Entgegensetzung von einer vermeintlichen jüdischen Nichtarbeit und den je nationalen, in dem Fall also deutschen, Arbeitstugenden. Im völkischen Staat des Nationalsozialismus bekommt die Arbeit dann zentrale Bedeutung, was die staatszentrierte und kollektivistische Arbeiterbewegung bereits vorgezeichnet hat, wird von den Nazis dann zur Vollendung gebracht. Die Arbeit wird nun als Dienst an der Gemeinschaft und als Opfer für die Allgemeinheit inszeniert. Und das hat natürlich Folgen für die Entwicklung in den Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus, die sich nicht nur in diesem Punkt von den liberal-kapitalistischen Gesellschaften angelsächsischer Prägung durchaus unterscheiden. In aller Kürze bringt mein Kollege Gerhard Scheidt das in dem Band Postnazismus Revisited, 15 statt 18 Euro heute, auf den Punkt, wenn er schreibt, Zitat Gerhard Scheidt: Wenn in Amerika von Pursuit of Happiness gesprochen wird, heißt es in Deutschland immer nur, Arbeit macht frei. Und tatsächlich, nachdem die großdeutschen Proletarier zu Soldaten der Arbeit mutiert waren, also so hieß das tatsächlich im Nationalsozialismus, also wo sie, ich habe das letztens unter konkret irgendwie auch so genannt, wo sie von, das stammt gar nicht von mir, ich weiß aber gar nicht mehr von wem, wo sie von Proletariern zu Proletariern mutiert waren. Nachdem sie also zu Soldaten der Arbeit geworden waren, sich also weitestgehend in die Volksgemeinschaft und das heißt eben immer auch in das Vernichtungswerk integriert hatten, und zwar in ihrer niederschmetternd überwiegenden Mehrheit, machte man sich nach 1945 daran, die Resultate des Nationalsozialismus in der nun zwangsdemokratisierten Volksgemeinschaft sozialpartnerschaftlich zu verwalten. War vor der faschistischen Versöhnung von Kapital und Arbeit, also in der Volksgemeinschaft, der proletarische Arbeitskult noch auf die Überhöhung und Verklärung der Schufterei als Mittel zum Lebensunterhalt gerichtet, gerät nun das Sinnstiftende und Disziplinierende der Arbeit selbst zum zentralen Grund des Arbeitsfetischismus. Und ich denke, daran ändert sich dann auch nichts durch eine vermeintlich neoliberale Flexibilisierung der Arbeitswelt, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten beobachten können. Ganz im Gegenteil. Diese Flexibilisierung herrscht die zuvor von Staats wegen und gemeinschaftlich organisierte Verpflichtung zur Produktivität nun auch noch jedem Individuum als eine Eigenverantwortung auf. Das heißt, durch diese ganzen neuen Formen von Mitbestimmung oder diese viel gelobten sogenannten flachen Hierarchien in der Arbeitswelt wird der Produktivitätswahn im schlechten Sinne demokratisiert und individualisiert, aber überhaupt nicht in Frage gestellt. Und diese Flexibilisierung und schlechte Individualisierung, die macht sich dann mitunter selbst noch in der Kritik an der Arbeitssucht bemerkbar. Ein Beispiel dazu, wenn sich zum Beispiel Menschen in weitgehender Absehung von den gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen jenseits der Erwerbsarbeit einfach als glückliche Arbeitslose titulieren, wie vor einigen Jahren eine von Berlin ausgehende Initiative, die über die Landesgrenzen, also auch über Deutschland hinaus, hinweg durchaus große Beachtung in den Feuilletons gefunden hat. So sympathisch deren Kritik an den vorherrschenden Vorstellungen von Produktivität und Arbeit sein mag, so problematisch ist aber beispielsweise ihre Preisung, ihre ziemlich unvermittelte Preisung afrikanischer Großfamilien als alternative Form der Reproduktion oder auch ihr Lob einer vermeintlich, wie sie in einem ihrer Manifeste schreiben, einer vermeintlich sozialen Überlegenheit des armen Südens. Der schlechten Individualisierung wird hier wiederum mit einem falschen und rückwärtsgewandten Kollektivismus begegnet. Doch nicht ein vormodernes Stammesbewusstsein, in dem Arbeits- und Freizeit ja noch auch gar nicht voneinander geschieden sind, kann das Ziel sein. Vielmehr geht es doch um sowas wie einen gesellschaftlich selbstreflexiven Müßiggang, der nicht hinter die Errungenschaften der Moderne, also wie zum Beispiel Herauslösung aus repressiven Familienstrukturen oder auch zumindest die Möglichkeit zu sowas wie freiwilliger Vereinzelung. Es ginge also um so etwas, was nicht hinter diese Errungenschaften zurückfällt, sondern über sie hinausweist. Kurz gesagt, solange das Glück des Menschen an den Nachweis seiner Verwertbarkeit gebunden bleibt, kann man kein glücklicher Arbeitsloser werden und die wie auch immer kritikwürdige bürgerliche, und das heißt immer auch urbanistische Gesellschaft, ist doch allemal besser als die, wie Marx das genannt hat, Blutsurenge. Oder in ländlichen Gegenden zitiere ich das besonders gerne, auch ein schönes Marx-Zitat, es ist natürlich auch besser als die Idiotie des Landlebens. Der Mainstream der Linken wiederum, der von Marx ja eigentlich kaum was wissen wollte, polemisierte aber schon immer gegen die schmarotzenden Müßiggänger. Vielleicht habt ihr die Textzeilen aus der Internationale, die ja permanent gesungen werden, noch im Kopf, ne, wo man die Müßiggänger beiseite schieben möchte. Und diese Linke, dieser Mainstream der Linke, wünschte sich allen Ernstes so etwas wie Arbeiter- und Bauernstaaten, anstatt die Menschen vom elenden Dasein als Arbeiter und erst recht als Bauern endlich zu befreien. Der Arbeitsfanatismus von links bis rechts sieht nun die ehrliche Arbeit um ihren gerechten Lohn betrogen, sei es durch die Zinsknechtschaft, wie es ganz explizit bei den Nazis hieß, und wie es heute mitunter auch ganz explizit bei diversen islamistischen Gruppierungen auch heißt, oder die keineswegs nur von der Antiglobalisierungsbewegung so inbrünstig gehassten Spekulanten. Die Agitation geht dann gegen die da oben, gegen die Bonzen und Parasiten, die lieber konspirieren, als durch anständige Arbeit etwas zum Volkswohlstand beizutragen. Und dieser Hass auf das unterstellte oder tatsächliche Arbeitsloseeinkommen, das ist nicht nur einfach eine falsche, sondern angesichts seiner Ressentimenthaftigkeit und seiner Verherrlichung des Staates eine äußerst gefährliche Antwort auf gesellschaftliche Krisenerscheinungen und auf ungleiche Reichtumsverteilung. Das zynische Achselzucken des Liberalismus allerdings, der angesichts der schlechten Einrichtung der Welt eben einfach erklärt, die Menschen seien nun einmal so und der ja auch über seine eigene Konstitutionsbedingung einfach gar nichts wissen will, der ist, um auch da nicht falsch verstanden zu werden, nicht viel besser als das linke Geraunze. Gegen liberale Konkurrenzverherrlichung und linken Staatsfetischismus ginge es um so etwas wie eine Kritik der Arbeit, die weder mit dem traditionellen Marxismus noch mit alternativen Verzichtsideologien etwas zu tun hat. Solch einer Kritik geht es also nicht um eine gleichmäßige Verteilung des Elends, sondern um seine globale Abschaffung. Sie will nicht Konsumverzicht, warum auch, sondern Luxus, Reichtum, Genuss für alle. Solch eine Kritik skandalisiert, dass Reichtum und Genuss den meisten Menschen vorenthalten werden, obwohl das angesichts der entwickelten menschlichen und gesellschaftlichen Fähigkeiten schlicht und einfach nicht notwendig wäre. Für diese Vorenthaltung wiederum bedarf es aber eben nicht des bösen Willens von Heuschrecken oder irgendwelchen anderen personifizierten bösen Menschen, Also Heuschrecken wie die Charaktermasken des Finanzkapitals, welche dann die vermeintliche Würde der Arbeit beschmutzen würden, in zahlreichen Reden am 1. Mai auch dieses Jahr wieder, wie ich denke, in sehr eindeutiger Tradition tituliert wurden. Sondern für diese Vorenthaltung bedarf es schlicht und einfach der Logik eines Systems, das sich nicht an den Bedürfnissen der Menschen, sondern an der Verwertbarkeit des Kapitals orientiert. Eine Kritik der Arbeit richtet sich also nicht gegen das Glücksversprechen der Bürger, das in der bürgerlichen Gesellschaft in aller Regel halt ein Versprechen bleibt, sondern versucht, den ideologischen Gehalt dieses Versprechens aufzuzeigen und genau das, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass das in der Regel eben nur ein Versprechen bleibt. Letzteres wollen die bürgerlichen Freunde oder die liberalen Freunde genau dieses Glücksversprechens ja ganz gerne unter den Tisch fallen lassen, beziehungsweise sie bestreiten es ganz einfach. Solch einer Kritik der Arbeit, die will also keinen falschen Kollektivismus oder gar Gemeinschaftssinn, sondern die verwirklichte Freiheit des Individuums, das sich über seine gesellschaftliche Konstitution bewusst ist. Und dementsprechend verachtet solch eine Kritik die Parole die Arbeit hoch und setzt dagegen zum Beispiel die Vorstellung Theodor W. Adornos von einem befreiten gesellschaftlichen Zustand, das ist ein bekanntes Zitat aus der Minima Moralia, wo er sagt, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen. Das wäre doch eigentlich eher das, was man anstreben sollte. Und im Übrigen halte ich das auch immer für eine gute Alternative zu diesen drögen Klassenkampfsimulationen am 1. Mai. Ob linke Globalisierungsgegner, christliche Sozialtheoretiker oder faschistische Produktivitätsfanatiker, Helfershelfer bei der Rettung der Arbeit soll dann stets der Staat sein, der den zügellosen, nicht dingfest zu machenden Marktkräften den Betrug an der ehrlichen Arbeit verunmöglichen soll. Das heißt, kein Arbeitsfetischismus ohne Staatsfetischismus. Wenn nun aber der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht werden, nochmal, wird nun der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht, dann werden Folgen kritisiert und zugleich deren Ursache legitimiert. Es wird eben nicht mehr das Kapitalverhältnis und der Staat als dessen kollektiver Organisator für die systematische Beschädigung des Interesses der abhängig Beschäftigten verantwortlich gemacht, was sehr sinnvoll und ganz in der Tradition von Karl Marx wäre, sondern der Kapitalismus, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wird einfach immer nur mit neuen sprachlichen Zusätzen versehen. Vom Turbokapitalismus über den Casino- und Mafiakapitalismus bis zum, das kommt glaube ich von Helmut Schmidt, Raubtier. Kapitalismus oder, das ist von Jean Ciclan und gefällt mir besonders gut, dem kannibalistischen Börsendschungelkapitalismus. Und dagegen, ja, also gegen den Turbo, Casino, Mafia, Raubtier, kannibalistischen Börsendschungelkapitalismus, wird dann die Würde der Arbeit mobilisiert und es wird der Verlust der Gestaltungsmöglichkeiten der Politik beklagt, die es mittlerweile ja nicht nur in Attac-Flugschriften, sondern überhaupt in jeder zweiten politischen Meinungsäußerung heißt. Der Skandal der heutigen Gesellschaftsform besteht aber doch nicht darin, dass die Politik in einigen Bereichen weniger zu melden hat als früher. Während sie im Übrigen in anderen Bereichen leider, zum Beispiel bei der Migrationsverwaltung, der bekanntlich an den europäischen Außengrenzen jährlich ein paar tausend Menschen zum Opfer fallen, deutlich aktiver agiert als noch vor 20 Jahren. Also da wäre so ein bisschen Regelungsverlust der Politik ganz angebracht, und sehr begrüßenswert. Das Niederschmetternde einer auf Gedeih und Verderb an die Verwertung von kapitalgeketteten Gesellschaft besteht doch einfach darin, dass in ihr das millionenfache Verhungern, um gleich das große Hammerargument auszupacken, dass in ihr das millionenfache Verhungern von Menschen, die zwar Lebensmittel nachfragen, aber eben über keine zahlungskräftige Nachfrage verfügen, dass das schlicht und einfach achselzuckend in Kauf genommen wird. Das Obszöne dieser Gesellschaft besteht also darin, dass, ich habe es schon in anderen Wendungen gesagt, Luxus, Genuss und Reichtum die Menschen vorenthalten werden, auch in den materiell vergleichsweise abgesicherten Weltgegenden, also hierzulande vorenthalten werden, obwohl das angesichts der entfalteten Fähigkeiten gar nicht notwendig wäre. Und nochmal, nicht etwa, weil das irgendwelche finstere Mächte so beschlossen hätten, sondern schlicht, weil es der Logik des Systems der Kapitalakkumulation entspricht, gegen das es heute kaum, wenn nicht keine wahrnehmbaren Einwände mehr gibt. Es sei denn von Leuten, welche die bestehende Gesellschaft durch noch Schlimmeres ersetzen wollen oder es bereits durch viel Schlimmeres ersetzt haben, wie zum Beispiel die Islamisten im Iran oder auch in ihren sunnitischen Ausprägungen. Ganz entgegen meiner Gewohnheit werde ich jetzt nicht eine Stunde über den Iran reden, weil da gibt es auch ganz günstig zu erwerbende Sammelbände. Wer den dieses Thema weitergehend interessiert, kann man das gerne dort machen und in der Diskussion können wir meinetwegen auch gerne eine Stunde noch über den Iran diskutieren. Ein Punkt allerdings vielleicht doch zu diesem Aspekt, weil er thematisch einfach passt, nämlich ein Zitat ein sehr unbekanntes Zitat, denke ich, von dem Vordenker sowohl des sunnitischen als auch des schiitischen Dschihadismus, nämlich Said Qutb, den zentralen Theoretiker und Vordenker der ägyptischen Muslimbrüderschaft, der aber für den Islamismus auf der ganzen Welt, also auch zum Beispiel für den schiitischen, zentral war. Said Qutb wurde von Ali Khamenei, also dem heutigen obersten geistlichen Führer im Iran, ins Persische übersetzt. Ali Khamenei hat übrigens zum 1. Mai getwittert. Also im Iran, jetzt muss ich doch zwei Sätze zum Iran sagen. Im Iran ist die merkwürdige Situation, dass man der Bevölkerung das Twittern verbietet, aber der oberste geistliche Führer, wie er sich selber nennt, der twittert natürlich und mittlerweile sehr aktiv. Und zum 1. Mai hat er, kann man auf Englisch nachlesen, auf seiner Twitter-Seite hat er geschrieben, die Liberalen, die Marxisten, die sind eigentlich einer Meinung, nämlich, dass es einfach einen unüberwindbaren Klassengegensatz zwischen Arbeiter und Unternehmern gibt. Der Islam hingegen, ne, der schafft die Versöhnung zwischen Kapital und Arbeit. Also so schreibt das nicht, das ist quasi dann meine Interpretation. Aber er sagt, der Islam bietet die Lösung, weil er für gegenseitigen Respekt einsteht. Ne? Das ist ein bisschen ähnlich, wie ein früherer Führer das auch schon mal formuliert hat. Dieser Said Qutb, also der von Ali Khamenei ins Persische übersetzt wurde, schreibt in seinem programmatischen Werk Milestones, gibt es auch auf Deutsch, Wegmarken, als der Islam ins Zentrum Afrikas kam, kleidete er nackte Menschen, sozialisierte sie, holte sie aus tiefer Isolation und lehrte sie die Freude an der Arbeit. Ja? Also da sieht man auch dieses Selbstbild des Islams zum Beispiel, dass er irgendwie eine anti-imperialistische Vorhut oder sowas gewesen wäre, wird gerade auch in solchen Zitaten ganz klar, dass es natürlich Quatsch ist. Ja? Das war und ist es in einigen Aspekten tatsächlich heute noch eine imperialistische Sklavenhalterreligion, die sich dort artikuliert hat und auch genauso agiert hat, insbesondere gegen Schwarzafrikanern, was bis heute einen ziemlichen Nachhall in vielen islamischen Gesellschaften hat, wo es einen grauenhaften Rassismus gegenüber schwarzafrikanischen Menschen gibt. Aber zurück zum Eigentlichen. In den obligatorischen 1. Mai-Ansprachen, also, deren Inhalt in der Forderung Arbeit, Arbeit, Arbeit ziemlich hinlänglich zusammengefasst ist, äußert sich moralische Empörung, aber keine Kritik. Eine Kritik, die sich ja zunächst einmal einen Begriff vom zu Kritisierenden bilden müsste. Und so schauen dann auch die Rezepte aus, beispielsweise jene des reformistischen Flügels der Anti-Globalisierungsbewegung oder ihrer Verfallsformeln, also sowas wie Occupy, die sich in Form von Gruppierungen, also die Antiglobalisierungsbewegung, die sich in Form von Gruppierungen wie ATTAC als so eine Art ideeller Gesamtsozialarbeiter konstituiert hat. Erst wird in diesen Schriften, und das ist mittlerweile eben nicht, also ATTAC hat das quasi gebildet, aber wenn Heiner Geißler redet, klingt das genauso. Ja. Erst wird da durchaus zutreffend das Elend in der Welt beschrieben, also von den drastischen Verelendungstendenzen in den Metropolen bis hin zum Massensterben in den Hungerregionen. Doch dann fordert man angesichts dieses grauenhaften Leidens nicht etwa, wie der junge Marx, den Umsturz aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das ist die Forderung des jungen Marx 1844, sondern man fordert eine neue Steuer. Mit Tobin Tax und Co., die ja mittlerweile selbst von jedem zweiten Finanzminister gefordert werden, also offensichtlich ist das keine so wahnsinnig kritisch subversive Forderung. Mit Tobin Tax und Co. will man den, wie es dann heißt, den Auswüchsen des wurzellosen Finanzkapitalismus zu Leibe rücken. Und so muss es dann einen auch gar nicht wundern, also mal abgesehen davon von dieser himmelschreienden Diskrepanz, ja, man beschreibt dieses grauenhafte Massenelend bis hin zum Massensterben in der Welt, dann sagt man, mach mal eine neue Steuer. Weil das so ist, muss es einen auch gar nicht wundern, dass manche Verlautbarungen der Globalisierungskritiker und wie gesagt noch viel stärker bei den Verfallsformen wie Occupy und so etwas wundern, dass diese Verlautbarungen mitunter doch sehr ähnlich klingen wie die nationalsozialistische Unterscheidung in Gutes, wie es im Nationalsozialismus explizit hieß, Gutes Schaffendes und Böses Raffendes Kapital. Die Grundlage dieser Trennung wiederum ist aber keineswegs, also bei den Nazis wurde das dann natürlich explizit gemacht, das schaffende Kapital ist halt das Gute und das Arische und das raffende Kapital ist halt das Schlechte und das Jüdische, das irgendwie bekämpft werden muss. Die Grundlage dieser Trennung ist nun aber keineswegs eine Erfindung der nationalsozialistischen Ideologie, sondern im Arbeitsfetischismus jeglicher Couleur angelegt. Und ihr kennt das, wenn ihr nur einmal irgendwie eine Talkshow in den letzten Jahren euch im deutschen Fernsehen angeschaut habt, die immer nach einem sehr gleichen Muster ablaufen, da sitzt dann immer so diese Arbeitsplätze schaffende, verantwortungsbewusste Industriekapitän, ne, der irgendwie gut sein soll, weil er seine Arbeit ausbeutet. Auf der anderen Seite wird dem gegenübergestellt das unproduktive Kapital der Zirkulationssphäre, das angeblich in gemeinschaftsfeindlicher Absicht rastlos seine Krakenarme um den Globus spanne und, wie es dann heißt, die Würde der Völker angreife, eine Würde der Völker, zu deren Verteidigung nicht nur die lateinamerikanischen Linkspopulisten und übrigens Ahmadinejad-Freunde, Hugo Chavez bzw. noch viel schlimmer heute Nicolas Maduro, Evo Morales oder Daniel Ortega angetreten sind. Und auch hier wieder ein Paradebeispiel, ein exemplarisches Beispiel aus der Populärkultur für diese Unterscheidung von bösem Raffenden und gutem schaffenden Kapital, das ohne jeden Hinweis irgendwie auf Juden und Jüdinnen auskommt, wo aber deutlich wird, wie sehr das eigentlich Allgemeingut ist und fast schon so eine Art Alltagsreligion, diese Aufspaltung der gesellschaftlichen Realität. Wiederum ein Film, den so gut wie jeder kennt, auch wenn es keiner zugibt, Pretty Woman. Nämlich die eigentliche Geschichte von diesem Film ist die Bekehrung von Richard Gere, also dem, in dem natürlich eigentlich eh schon das Gute schlummert, klar, wenn man so ausschaut wie so ein toller Schwiegersohn wie Richard Gere, dann ist das so, der aber am Beginn dieses Films ein wurzelloser Zirkulationskapitalist ist, ja, der wie die verdammt gut aussehende Prostituierte ihn dann fragt, was machst du eigentlich, der stottert da so rum, kannst nicht so beantworten und so, also letzten Endes kauft der Firma, zerstückelt die und, ne, also klassischer Spekulant, der irgendwie als sehr bodenlos, nicht naturverbunden, abgehoben und so weiter und so fort dargestellt wird, in dem schon das Gute schlummert, das aber durch den schlechten Einfluss des geld- und machthungrigen Anwalts, der in jeder Hinsicht unmoralisch, böse und unsympathisch gezeichnet ist, nicht zur Geltung kommen kann, aber von der, wie gesagt, sehr gut aussehenden Prostituierten, wird er zum bodenständigen Produktionskapitalisten bekehrt und aus den Fängen dieses in jeder Hinsicht unmoralisch gezeichneten Winkeladvokaten befreit. Man könnte das, wenn wir so Equipment hätten und ich mir mehr Mühe gegeben hätte in der Vorbereitung, könnte man das jetzt an drei Beispielen sehr gut darstellen. Eins in den Filmszenen. Die abschließende Szene, wo man das dann sieht, also wo diese Bekehrung dann stattgefunden hat, ist, der ganze Film geht darum, dass Richard Gere halt so eine Werft aufkaufen will. Ne? Und der Werftbesitzer ist genau dieser klassische, positiv dargestellte, Arbeitsplätze schaffende, verantwortungsbewusste Industriekapitän. Alte Schule, sehr sympathischer Typ, brummige Stimme, dufter Junge, so, ne, Kumpel, so. Und Richard Gere schlägt sich am Schluss auf seine Seite. Ne? Und dann sagen sie, und was machen wir jetzt? Der Anwalt flippt total aus und sieht sein Geld davon schwimmen und dann behalten sie die Werft und dann sagt er, und jetzt bauen wir Schiffe, große Schiffe. Ja? Also noch konkretistischer geht das eigentlich gar nicht. Ja, ist natürlich trotzdem ein total guter Film, höchstens. Ne? Also, sehr unterhaltsam, läuft oft so ein Abendprogramm nochmal. In Europa also haben sich auch zum diesjährigen 1. Mai, um auf den wieder zurückzukehren, Politiker aus fast allen Parteien zu leidenschaftlichen Klagen gegen die Spekulanten und Finanzhaie aufgeschwungen. Anstatt also, um das alles nochmal zusammenzufassen, anstatt Sozialkritik zu formulieren, wird Sozialneid gepredigt. Gesellschaftskritik, dringend notwendige Gesellschaftskritik, wurde schon längst durch die Markierung von vermeintlich oder tatsächlich Schuldigen ersetzt. Anstatt also die gesellschaftlichen Gründe für das menschliche Elend ins Visier zu nehmen, werden Personifikationen der gesellschaftlichen Verhältnisse geradezu dem Volkszorn ausgeliefert. Anstatt also für die Vollendung des Individualismus und für seine gesellschaftlichen Voraussetzungen zu streiten, klammert man sich an den diversen 1. Mai-Aufmärschen an diese Sklavenparole, die Arbeit hoch. In der Huldigung des Prinzips der Arbeit finden rechts und links, finden sozialdemokratischer Etatismus und liberaler Verwertungswahn zueinander. Jemand wie der bereits zitierte Oscar Wilde hätte für dieses Theater vermutlich nur Verachtung übrig gehabt. In Der Sozialismus und die Seele des Menschen heißt es ebenso knapp wie treffend: Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Wenn die Aufmerksamkeit es noch zulässt, ist es doch ein bisschen länger geworden, würde ich in aller Kürze noch ein paar Überlegungen formulieren zu einigen Strömungen des Marxismus, vor allem der letzten Dekaden, die sich ganz explizit gegen einen Fetischismus der Arbeit gewandt haben. Es sei denn, ihr sagt, das reicht jetzt schon alles. Weiter, weiter, immer weiter. Olli Kahn-Vortrag, immer weiter. Kann ich vielleicht noch Wasser haben? Das wäre sehr hilfreich. Wir können den Becher runtergehen. Ja, genau, das ist nett. Ich kann das auch wirklich sehr abkürzen, weil Leitungswasser wäre am besten, genau. Muss man nicht so viel aufschuss. Ich kann das wirklich relativ kurz halten, weil es geht bei dieser, bei einer Richtung, die ich allerdings, gibt es auch nicht so viele andere, die ich dort kurz herausgreifen möchte, haben wir den großen Vorteil, dass zwei der maßgeblichen Leute, die das mitformuliert haben, heute anwesend sind. Ich will ein paar Worte zur Krise, der sogenannten fundamentalen Wertkritik, formulieren, also zu ein paar Überlegungen, wie sie Robert Kurz oder eben Ernst Lohr, Norbert Zwenkel und einige andere in den letzten 20 Jahren formuliert haben. Dankeschön. Wird nämlich, und das wird jetzt, wie gesagt, das ist so der kleine theoretische Exkurs, für Leute, die sich da schon länger mit beschäftigt haben, ist das überhaupt nichts Neues. Für Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, ist das womöglich etwas voraussetzungsvoll, aber wir können das ja vielleicht dann uns in der Diskussion von den beiden Genossen erklären lassen. Wird das Kapital vor dem Hintergrund der Marx'schen Wert- und Fetischkritik als blinder gesellschaftlicher Prozess, also als Selbstbewegung eines gesellschaftlichen Ungetüms begriffen, und so sollte man das begreifen, so ist natürlich auch der Klassenkampf, der in der Linken ja immer so hochgehalten wurde, keine heroische und systemtransformierende Angelegenheit mehr, sondern die, so heißt es in einem sehr frühen, wie ich aber finde, heute noch sehr lesenswerten Text von Ernst Lohr von Robert Kurz, sondern die, Zitat, subjektive Seite der Selbstbewegung des Kapitals, das heißt der Selbstverwertung des Werts in der Form eines bewusstlosen, den Individuen äußerlichen gesellschaftlichen Verhältnisses. Ich kürze das jetzt ab. Im Ergebnis heißt das in etwa sowas wie: Das gesellschaftliche Verhältnis kann nicht durch die konsequente Wahrnehmung von Interessen aufgehoben werden, weil es diese Interessen überhaupt erst selbst konstituiert. Das meine ich mit Lohnarbeiter als Lohnarbeiter wollen mehr Lohn und nicht den Kommunismus, die allgemeine Emanzipation. Der Wille und das Interesse, die sich hier artikulieren, sind eben nicht jene von voraussetzungslosen Subjekten, sondern, wie es bei Marx heißt, von gesellschaftlichen Charaktermassen, von Personifikationen gesellschaftlicher Verhältnisse. Die Verwirklichung der Emanzipation kann demnach nicht die Verwirklichung eines Klasseninteresses und schon gar nicht vom Standpunkt der Arbeit aus sein, sondern nur die Überwindung von Klassen und ihren Interessen, zwecks eben einer zumindest tendenziellen Abschaffung der Arbeit. Anders formuliert, die Arbeiterklasse kann nicht den Sozialismus aufbauen, sondern der Aufbau des Sozialismus impliziert den Abbau der Arbeiterklasse. Das Klassenbewusstsein, das ja stets noch als eine Art Geheimwaffe der Emanzipation selbst bei den avanciertesten Vertretern eines kritischen Marxismus firmierte, also zum Beispiel bei Georg Lukács, der in 1923 ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat, Geschichte und Klassenbewusstsein, selbst da wird quasi noch mit so einer Art Rettungsaktion unternommen, um das Klassenbewusstsein irgendwie doch noch halt etwas anders, als es vorher die Marxisten formuliert haben, hochzuhalten. Dieses Klassenbewusstsein ist eigentlich schon längst entzaubert. Es ist wirklich nicht einzusehen, warum eine Bewegung für die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft weiterhin Klassencharakter haben sollte. Eine Bewegung für eine allgemeine Emanzipation kann sich heute nicht als Klasse konstituieren, sondern eher als so eine Art, so heißt das in diesem Text von Ernst Lohr und Robert Kurz, als eine Art Antiklasse oder, in den Worten des Genossen Joachim Brühl formuliert, als ein, das ist ein etwas längeres Zitat, was ich sehr treffend finde, vielleicht etwas schwer zu verstehen beim ersten Mal, als ein, so Joachim Brühl, seiner eigenen Konstitution wie Logik gemäß ins Nichts sich aufhebender antagonistischer Antisouverän, der zum revolutionären Subjekt sich assoziierenden Individuen. In der fundamentalen Wertkritik, jetzt komme ich zur Kritik an der fundamentalen Wertkritik, in der fundamentalen Wertkritik wird allerdings, soweit ich das überblicken kann, die Absage an Klassenkampf und Arbeitsfetischismus in erster Linie mit der im Begriff des Kapitals angelegten Integriertheit der Arbeiterklasse in das Kapitalverhältnis einerseits begründet und andererseits mit dem prognostizierten Ende der Arbeitsgesellschaft. Über diesen sowohl empirischen als auch theoretischen Befund kann man natürlich auch streiten, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das Auffällige, finde ich, dabei ist, dass der Nationalsozialismus in diesem Zusammenhang in der fundamentalen Wertkritik zumindest keine konstitutive Bedeutung hat. Ich fand das besonders auffällig bei dem sogenannten Manifest gegen die Arbeit, also eine kleine Broschüre, wo sehr treffend in sehr, sehr eingängigen Formulierungen versucht wurde, sowas wie Arbeitskritik ein bisschen zu popularisieren, halt mehr unter die Leute zu bringen. Gerade da geht es natürlich auch um den Nationalsozialismus, aber ich würde sagen, er spielt eben keine konstitutive Rolle bei dieser Begründung der Kritik an Klassenkampf und Arbeitsfetischismus. Die Aufhebung der Klassen in der Volksgemeinschaft, also die klassenlose Klassengesellschaft, das zu sich selber kommen der Klassenherrschaft durch die falsche Aufhebung Abschaffung der Klassen. Also, wie Adorno das formuliert hat, die Pseudomorphose der Klassengesellschaft an die Klassenlose. All das hat für die fundamentale Wertkritik von, wenn ich das so sagen darf, Kurz und Krisis keine konstitutive Bedeutung. Weil aber der für den Traditionsmarxismus konstitutive Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit kein außerhalb jeglicher Geschichtlichkeit existierendes Verhältnis ist, kann er natürlich auch nicht unberührt bleiben von dem, was in der kritischen Theorie als negative Aufhebung der Klassengesellschaft eben in der Volksgemeinschaft im Nationalsozialismus explizit thematisiert wurde. Das proletarische Interesse am Nationalsozialismus hat sich mit dem Staat verbündet und sich an das Vernichtungswerk gemacht. Was das für die Emanzipation bedeutet, hat wiederum Joachim Bruhn, finde ich, sehr treffend auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt: Nach der Wannsee-Konferenz ist jede Rede vom Klassenkampf Beschönigung und Verdrängung der Geschichte. Und damit wird natürlich auch jede Geschichtsphilosophie hinfällig. Er schreibt richtig weiter. Denn wenn es in der Geschichte des Kapitals jemals ein Kairos, also ein Brennpunkt der Revolution gegeben hat, dann war es genau der Tag der Wannsee-Konferenz. Wenn die Revolution jetzt noch stattfinden würde, wäre das zwar sehr vernünftig, aber nur, wenn auch immerhin, nachgetragene Rache. Die kommende Revolution kann keine mehr der Arbeiterklasse sein, keine des proletarischen Interesses. Die Revolution hat den Moment ihrer intensivsten historischen Notwendigkeit verpasst. Soweit Joachim Bruhn. Weil das so ist, muss Gesellschaftskritik, muss eine Kritik der Arbeit und des Kapitals heute wissen, dass es etwas Schlimmeres gibt als die bürgerlich-kapitalistische Vergesellschaftung, nämlich ihre negative Aufhebung. Solange eine Abschaffung der Arbeit, also solange Freiheit im Sinne der kommunistischen Realisierung von individueller und gesellschaftlicher Emanzipation keine Aussicht auf Erfolg hat, und so wahnsinnig gut schaut es aktuell bekanntlich nicht aus, gilt es im Rahmen einer subversiven Strategie, die versucht, zumindest die Möglichkeit die kritische Reflexion über diese fetischistisch konstituierte Gesellschaft noch aufrechtzuerhalten, das Schlimmste zu verhindern, also jene Kräfte zu unterstützen, die sich gegen die Aufhebung des schlechten Bestehenden in die antisemitische Barbarei stellen. Und daraus resultiert eine unbedingte Parteilichkeit gegen jede Art falscher Unmittelbarkeit, wie sie leider ja auch in einigen oder sogar in sehr vielen Ausprägungen der Arbeitskritik aufscheint. Ich habe vorhin die Situationisten um Guy Debord erwähnt. Bei Debord gibt es das so in, naja, einigen Formulierungen geht das ein bisschen in die Richtung. Viel deutlicher ist das bei einem anderen Situationisten, der dann natürlich wie fast alle anderen auch rausgeflogen ist aus der SI, Raoul Warnaigem, bei dem ein dieser optimistische Vitalismus schon in den Titeln seiner Bücher anspringt. Die heißen dann An die Lebenden, das Buch der Lüste und solche Dinge. Ne? Neben dieser Parteinahme für die Vermittlung und den daraus resultierenden Interventionen, also gegen jeden Versuch ihrer barbarischen Aufhebung, kann es Gesellschaftskritik also nicht um eine Klassenbewusstseinstheorie und erst recht nicht um eine Kritik vom Standpunkt der Arbeit ausgehen, sondern, wenn überhaupt, einzig um den Versuch, inmitten der falschen Gesellschaft individuelle und gesellschaftliche Selbstreflexion zu ermöglichen, und zwar um die Reste jener vom Zwang zu Kapitalproduktivität und Staatsloyalität systematisch beschädigten Mündigkeit noch zu retten, eine Mündigkeit, die ja nun wirklich eine Grundbedingung zur Verwirklichung von Freiheit ist. Und vielleicht hat dann, also wenn das gelingt, die Erfüllung des alten Traums einer Etablierung einer Gesellschaft jenseits von Ausbeutung und Herrschaft, und das heißt also eine Assoziation freier Individuen, die gegen den Arbeitszwang etwas eben in der Art eines produktiven Müßiggangs stark machen würde, vielleicht hätte das dann ja noch einmal eine Chance. Und auch das wäre natürlich ein hübscher Schluss. Aber ich habe diesen Vortrag schon ein paar Mal so ähnlich gehalten. Und aus den bisherigen Erfahrungen mit diesem Vortrag noch eine allerletzte Nachbemerkung, nämlich dazu, warum das reine Nichtstun, jetzt verscherze ich es mir mit einigen, das weiß ich schon, das Herumhängen, warum das keine gute Alternative zum Arbeitswahn darstellt. Arbeit zu kritisieren, Arbeitsfetischismus zu kritisieren, bedeutet eben keineswegs, ein Plädoyer fürs dröge Nichtstun zu halten. Das reine Herumgehänge wird nach ein paar Tagen oder auch mal nur erst nach ein paar Monaten definitiv nervtötend und frustrierend. Das konsequente, mittlerweile selbst zur Ideologie gewordene Farniente ist auf Dauer eben gar nicht deutsche, sondern langweilig. Es geht also nicht darum, die Kritik am Arbeitsfetischismus als Ausrede zu verwenden, nämlich als Ausrede für eine infantile und regressive Weigerung, sich den Anforderungen von sowas wie einem mündigen Leben, und das heißt ja immer auch eines sehr widerspruchsvollen und mitunter sehr anstrengenden Lebens, sich diesen Anforderungen zu stellen Und sich stattdessen, wie man das ja insbesondere in einigen Segmenten der Linken bis heute beobachten kann, in der Wiederholung des Immergleichen einigermaßen bequem, aber eben doch ziemlich stupide einzurichten. Vielmehr geht es darum, den noch offenbar in so gut wie jedem Menschen schlummernden Tatendrang, also die Kreativität, die Lust an ästhetischer Äußerung, die Sehnsucht nach vielfältigem und ausdifferenziertem Genuss, also die Lust an der Gestaltung des eigenen Lebens, all das von den Zwängen von ökonomischer Verwertung und von politischer Bevormundung zu befreien. Wenn das gelungen wäre, würde, man muss so einen Vortrag natürlich mit Adorno beenden, würde, wie es in Adornos Minima Moral ja heißt, würde die Menschheit wohl auch aus Freiheit Möglichkeiten ungenützt lassen, anstatt unter irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen. Vielen herzlichen Dank für die geduldige Aufmerksamkeit. Ja, ich würde vorschlagen, wir lassen alle unnötigen Raucherpausen beiseite und steigen gleich in die Diskussion ein, es sei denn, es gibt massiven Widerstand dagegen. Warum du meinst, dass Lohnarbeiter mehr Lohn und wieder Kommunismus tun. Ja. Da liegt doch der Arbeitsfetisch vor, sondern die falsche Vorstellung, dass die den Lohn in der Mitte haben. Ja, dem liegen hoffenweise falsche Vorstellungen zugrunde. Also, ja, Lohnarbeiter und Arbeiterinnen, so wie auch andere Leute in der Gesellschaft, erklären sich diese Gesellschaft in der Regel mit sehr untauglichen Mitteln. Und es ist immer eine gute Idee, sie darauf hinzuweisen und zu sagen, es gäbe ja doch sehr viel tauglichere Mittel. Womöglich taugliche Argumente sogar, so heißt das im Jargon einer hier in Bayern sehr verbreiteten Bewegung. Und das führt dazu, dass sie sich das also falsch erklären. Das führt mitunter zu einer sehr merkwürdigen auch Identifizierung mit diesem eigenen Arbeitsplatz und womöglich mit der eigenen Fabrik und Firma, wo man dann irgendwie sagt, wir bei Siemens, wir bei BMW und solchen Sachen. Und das kann man alles kritisieren. Und ich glaube, man kann das unter beiden Begrifflichkeiten fassen. Das ist eine Form von Arbeitsfetischismus, der aber prinzipiell aus diesem notwendig falschen Bewusstsein und all den ideologischen Vorstellungen resultiert, die solche Leute, wie auch andere Leute in der Gesellschaft, sich von dieser Gesellschaft machen und die sie haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage, war das hoffentlich eine richtige Antwort. Ja, da gibt es auch gleich die nächste. Also dass der Ich sehe das ja als Zeichen, wir machen wirklich keine Rauchpause, oder? Wenn wir einfach so weitermachen, machen wir das einfach so. Ja. Die anderen können sich das ja nachher dann anhören. Ja. Gibt eine Aufnahme. Ja. Ja, also ja, wie doch eine Reihe von anderen Punkten, die man nach Möglichkeit auch noch alle erwähnen sollte, aber es stimmt, das ist, also, das bietet sich an. Vielleicht zunächst noch mal ein paar Worte über diese Entgegensetzung von nicht-jüdisch, von jüdischer Arbeit bzw. jüdischer Nichtarbeit und deutschen Arbeitstugenden. Das ist, also ich glaube, man kann das gar nicht überschätzen, was für einen unglaublichen Einfluss das vor allem im 19. Jahrhundert gehabt hat. Wenn man sich so ein paar Schriftgüter aus der damaligen Zeit anschaut, ein Paradebeispiel dafür ist vielleicht Gustav Freitags Soll und Haben, das von 1855. Das ist bis 1945 das zweitmeistverkaufte Buch in Deutschland gewesen. Also ein wahnsinnig erfolgreiches Buch. Und das basiert schlicht und einfach genau auf dieser Entgegensetzung von jüdischer Nichtarbeit, die quasi, also selbst wenn da Juden irgendwie Tätigkeiten vollziehen, die eben niemals produktiv und wertschaffend und so sein kann, sondern die immer halt etwas Zerstörerisch und Zersetzerisches hat. Und dem gegenübergestellt werden diese deutschen klassischen Arbeitstugenden. Also das meistverkaufte Buch war die Bibel und nicht Mein Kampf. Also das heißt, Soll und Haben ist sogar noch mehr verkauft worden als Mein Kampf. Ein anderes Beispiel, Adolf Stoecker, das war Ende des 19. Jahrhunderts der Hofprediger in Berlin. Er galt als der beliebteste Mann in Berlin und war ein wüster Antisemit. Und auch der hat ganz explizit also davon gesprochen, dass es eine jüdische Nichtarbeit gibt, dir den deutschen Arbeitstugenden der deutschen Arbeit entgegengestellt hat. Das nur als Hinweis darauf, dass das nicht irgendwie randständige Leute gewesen sind, die solche Ideologien verbreitet haben, sondern dass das unglaublich einflussreiche Leute waren, dass dieses Schriftgut, was das in den Köpfen von ganzen Generationen hereingehämmert hat, dass das Bestseller waren, also dass das eine große Verbreitung hatte. Und dementsprechend weiß man, also dass das natürlich dann auch den Sieg des Nationalsozialismus maßgeblich mit befördert hat, mit vorbereitet hat. Und das sind Dinge, das sind Gedankenformen, die natürlich nach 45 nicht einfach verschwinden, ne? Also man konnte durch massives Bombardement irgendwie die Deutschen daran hindern, mit dem Massenmord und Vernichtungskrieg gegen die halbe Welt fortzuführen, aber man konnte durch diesen vollkommen notwendigen und richtigen Bombenhagel eben nicht dafür sorgen, dass man 1945 einfach so macht und dann sind diese Gedankenformen plötzlich einfach verschwunden. Sondern dazu bedürfte es weiterhin ganz anderer, weitergehender Anstrengungen. Und ja, dieser Hinweis auf den Antiziganismus, das ist, also mittlerweile bin ich ein bisschen skeptisch, weil es gibt so komische Modethemen in der Linken und der Antiziganismus ist ganz offensichtlich so eins. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil der natürlich vorher vollkommen unterbelichtet war und sich kaum jemand ernsthaft, intensiv und sinnvoll damit beschäftigt hat. Es gab früher immer den Wolfgang Wippermann, der einer der ersten war, der in diese Richtung gearbeitet hat, der, bei dem das aber immer so ein bisschen komisch ist, also ein Berliner Professor oder emeritierter Professor, glaube ich, mittlerweile, der sehr früh, schon Anfang der 90er, glaube ich, dieses Buch Wie die Zigeuner geschrieben hat, das aber eben ein großes Problem hat, also zu einem, weil es einfach, also im Prinzip einfach eine Gleichheit zwischen Antisemitismus und Antiziganismus behauptet, also drum halt auch wie die Zigeuner, die werden sogar, wie die Zigeuner werden die Juden gehasst, so ungefähr. Und bei ihm klingt das immer so, das ist so eine Art Wettkampf jetzt, wer mehr gehasst und diskriminiert und verfolgt wurde, die Juden oder die Zigeuner. Und darum geht es ja nicht, ja, also es geht darum, die jeweils unterschiedliche Qualität zu begreifen, die hinter solchen Ressentiments ist zu wenig gesagt, hinter solchen Vernichtungsideologien stehen. Und also auch in der Praxis des Nationalsozialismus sieht man ja, auch wenn es natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten gibt zwischen Antisemitismus und Antiziganismus und es auch sehr viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten in der Verfolgung und Vernichtungspraxis gibt, sie fallen halt trotzdem nicht in eins. Vielleicht kann man das also ein bisschen Rassismus auch noch mit reinnehmen. Das spielt ja auch eine Rolle. Und das sind alles diese Ideologien, in denen sich das bürgerliche Subjekt begreift, sozusagen. Und vielleicht erstmal zum Unterschied von Rassismus und Antisemitismus und dann da vor dem Hintergrund was zum Antiziganismus. Also lange war, also mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, ne? Nachdem so ein paar Leute seit 30 Jahren das kritisieren, hat sich da ein bisschen was getan in der Linken, aber trotzdem war es, also es war sehr lange üblich in der Linken, dass man Antisemitismus gar nicht als eigenständige Ideologie sozusagen ernst genommen hat. Man hat gesagt, naja, das ist halt Rassismus gegen Juden. Und damit sollte das irgendwie schon erklärt sein. Und man hat es auf so eine Art Funktionalität für die Herrschaft reduziert. Es ist aber sehr wichtig zu sehen, dass Rassismus und Antisemitismus, nochmal, da geht es auch nicht darum, was jetzt schlimmer ist oder was weniger schlimm ist. Es ist natürlich beides schlimm, muss beides kritisiert und bekämpft werden. Es geht darum zu begreifen, dass sie andere Bedürfnisse des bürgerlichen Subjekts bedienen, sozusagen, dass sie anders funktionieren. Idealtypisch und sehr kurz gesagt könnte man sagen, der Rassismus wendet sich gegen die als minderwertig wahrgenommenen, beziehungsweise im ökonomiekritischen Sinne ja im wahrsten Sinne des Wortes minderwertigen. Also zum Beispiel gegen Menschen, die aus Regionen kommen, wo es einfach eine niedrigere Produktivität gibt. Ja, also in Afrika war die Produktivitätsentfaltung im 19. Jahrhundert halt sehr viel geringer als in Europa. Das ist eine historisch, sozial, gesellschaftlich zu erklärende Tatsache. Der Rassismus biologisiert diesen realen Produktivitätskraftunterschied und erklärt das halt nicht aus historischen, gesellschaftlichen, sozialen Bedingungen, sondern sagt halt, na, der Neger ist faul, um in der Sprache des Rassisten zu bleiben. Ne? Oder, wie das hier, glaube ich, diese Gräfin Ton und Taxis mal gesagt hat, ne? Der Neger schnackselt halt gerne. So, ja? Also das ist eine rassistische Verarbeitung, also eine brutal rassistische Verarbeitung in diesen Ausformulierungen von realen Produktivitätsunterschieden. Aber nochmal, die Rassifizierten, also die Opfer des Rassismus, werden als Minderwertige, als Unterlegene attackiert. Der Antisemitismus attackiert die als Überlegenen wahrgenommenen. Die werden deswegen als bedrohlich empfunden, die Juden und Jüdinnen, weil sie allmächtig sind und nicht ohnmächtig. Nur Juden und Jüdinnen sind im antisemitischen Wahn in der Lage, die ganze Welt zu beherrschen. Ja, kein Rassist glaubt, dass, um in der Sprache des Rassisten zu bleiben, der Neger die Welt beherrschen kann. Ja, oder die Türken oder irgendwie so. Ne? Sind die viel zu blöd für, können sie nicht und so. Die Juden können das, obwohl das so wenige sind. Warum? Also die Rassifizierten werden eigentlich reduziert auf sowas wie Biologie, auf Tiernatur, ne? Arbeitskräfte so, ja. Und dann kennst du immer diese Bilder der muskelbepackten Schwarzen und so, wo dann auch so sexualisierte Fantasien kommen. Kann ich vielleicht auch gleich noch einen Punkt zu sagen, weil das dann auch in Bezug auf den Antiziganismus vielleicht interessant ist. Die Juden aber sind diejenigen, die für den Antisemitismus durch die geschickte Handhabung von Geld und Geist die Welt ins Unglück stürzen. Und das ist das Spezifische am Antisemitismus. Und daraus folgt aber auch seine aufs letzte, aufs Ganze zielende Vernichtungspolitik. Die Rassifizierten kann man unterwerfen. Da bringt man auch ein paar Millionen von um, aber man muss sie nicht alle ausrotten. Ja? Und genauso sah die Ostpolitik der deutschen Wehrmacht zum Beispiel gegenüber den sogenannten slawischen Untermenschen aus. Es gab niemals einen Plan zur endgültigen Vernichtung des Slaventums, sondern es war klar, man bringt halt die Führungsschichten um und noch ein paar andere, also auch ein paar Millionen, ja? Und der Rest wird versklavt. Ja, und muss halt dem Herrenvolk irgendwie dienen. Das geht nicht mit Juden und Jüdinnen. Man muss noch das letzte jüdische Baby irgendwie durchhalten, also um sich den Irrsinn irgendwie vielleicht bewusst zu machen, aus Kreta, ja, einmal durch ganz Europa kutschieren, während man gerade dabei ist, an der Ostfront einen Krieg zu verlieren, Wachmannschaften abstellen, um sie in eigens errichtete Fabriken zur Menschenvernichtung zu schmeißen. Ja? Also es muss, der letzte Kern des Judentums muss ausgelöscht werden, sonst wird aus dem einen jüdischen Baby die große Gefahr für die arische Volksgemeinschaft wieder auferstehen und hervorkommen. Und das ist ein gravierender Unterschied zu einer rassistischen Verfolgungs- und auch Vernichtungspolitik und Praxis. Wenn man das so, also genau, zu diesen sexualisierten Bildern vielleicht, weil es dann nochmal deutlich wird. In diesen rassifizierten Vorstellungen, der Schwarze, ja, der stürzt seine Opfer, also so die holde arische Maid, entweder durch Gewalt ins Elend, also Vergewaltigung, der schwarze Vergewaltiger, ne, oder durch äußerliche Reize. Ne. Schaut gut aus, muskelbepackt und dann über diese endlos lange Genitalien, Orgasmus-MP, Immerkönner und so. Wo man auch dann schon diese panischen bis neidvollen Fantasien irgendwie der jeweiligen Rassisten sich irgendwie auch ganz gut ausmalen kann. Bei den sexualisierten Bildern im Antisemitismus funktioniert das anders. Also da gibt es nicht das Bild des wohlgeformten jüdischen Kerls, vielleicht heute in Bezug auf Israel so ein paar schicke Soldaten oder so, aber klassischerweise ist es was anderes. Das ist eher so der alte, gekrümmte, geile Bock, der in diesen antisemitischen sexualisierten Fantasien kommt, der die arische Maid nicht durch Gewalt und auch schon gar nicht durch äußerliche Reize, ne? Also im Gegenteil, der ist ganz hässlich und so, ins Verderben stürzt, sondern durch sowas wie psychische Heimtücke. Ja, und das ist wieder was anderes, das kann er, ne, weil er ein Überlegener, kein Minderwertiger ist. So, und der Antiziganismus, also die Bilder, die in diesen in rassistischen Fantasien von Roma, von Sinti und so gemalt werden, ich würde sagen, die sind so eine Art Zwischending. Die haben Elemente des klassischen Rassismus in sich, Minderwertige, ja, dreckig, aber durchaus auch Elemente dieser antisemitischen Vorstellungen von, also zum Beispiel dieses ständige Herumziehen, ja. Das ist schon eine Parallele. Man kennt dieses, es gibt den Ahasver, das Bild des ewigen Juden, der durch die Weltgeschichte nie zur Ruhe kommt und immer durch die Gegend wandert und zieht. Ne? Und das hat man natürlich in dieser Vorstellung der Zigeuner als nicht sesshaft, nicht in der Lage, irgendwie Staatlichkeit herauszubilden und solche Sachen. Also vielleicht könnte man das so fassen, es gibt so diese idealtypischen, wo man dann natürlich ganz viel differenzieren müsste und Empirie irgendwie dann auch wieder das alles ein bisschen anders ausschaut, aber idealtypisch kann man sagen, es gibt so einen Rassismus gegen Minderwertigen, einen Antisemitismus, der sich gegen Überlegene richtet und der Antiziganismus ist so in between irgendwie. Ja? Vielleicht in die Richtung. Und diese Vorstellungen von Nichtarbeit, die spielen da dann natürlich eine entscheidende Rolle. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht die Situation in Ungarn im Augenblick. Nächster Werbeblock hier, hervorragende neue Halbjahreszeitschrift, Sans-France, Zeitschrift für Ideologiekritik. In der Nummer 2 oder 3? Nummer 2 gibt es da einen langen Artikel von mir über Ungarn. Unter anderem natürlich auch über die Situation von Sinti, gibt es kaum von Roma hauptsächlich. Diese rechtsautoritär-nationalistische Regierung von Viktor Orban hat wirklich ein Zwangsarbeitsregime in Ungarn installiert, das sich ganz maßgeblich natürlich gegen die Roma richtet. Also weil die halt ganz unmittelbar von diesen Maßnahmen, also die bis hin zur Zwangsarbeit reichen, betroffen sind. Und das geht einher mit dieser ideologischen Mobilisierung, mit diesen ganzen antiziganistischen Bildern, bis hin, also das führt zu Morden, ja, zu mehreren Morden, die in der EU irgendwie kaum wahrgenommen werden, wogegen sich glücklicherweise mittlerweile Schichten einfach so Selbstverteidigungskomitees von den Roma gegründet haben, weil der ungarische Staat auch offensichtlich entweder nicht in der Lage, ich würde eher sagen, nicht willens ist, einen ernsthaften Schutz für die zur Verfügung zu stellen. Es gibt mehrere europäische Länder heute, wo es eine regelrechte, eben nicht nur Diskriminierung, sondern wirklich Verfolgung bis hin zu tödlichen Attacken auf Roma gibt. Ja. Insofern ist es eigentlich ganz gut, dass das jetzt mal so ein Modethema geworden ist. Man sollte halt nur mal ein bisschen skeptisch sein. Das ist immer ein bisschen, ist auch mal ein bisschen verdächtig. Ne? Also man müsste sich mal erklären, warum ist das jetzt eigentlich plötzlich so ein neues tolles Thema und geht da nicht auch was schief zum Beispiel? Ne? Also mitunter habe ich so einige, das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber ich habe schon auch so Texte von Linken gelesen, wo es dann eine sehr romantisierende Sicht zum Beispiel auf die Zustände von so Roma-Siedlungen irgendwo in Rumänien gibt. Da ist nicht lustig und da gibt es ganz schön viel Herrschaft und Patriarchat und was weiß ich alles, was man da nicht mehr so ganz gern sehen möchte, weil man halt so jetzt plötzlich neue Figuren für seine komischen Solidarisierungseffekte hat. Und leider ist das eine schlechte Tradition der Linken, dass die Linke das meistens nur hinbekommt, sich mit jemandem zu solidarisieren, wenn man ihn vorher völlig idealisiert hat, was überhaupt nicht notwendig ist. Ja? Also wenn Roma heute einfach wirklich tödlichen, also lebensgefährlichen Angriffen ausgesetzt sind, spielt das ja, also darf das für ihre Verteidigung überhaupt keine Rolle spielen, ob die nun in ihren eigenen Gesellschaftsformen mitunter ausgesprochen kritikwürdige Verhältnisse nach wie vor in den Tag legen. Die kann man allerdings, die sollte man trotzdem nach wie vor sehr scharf und deutlich kritisieren und sie eben nicht romantisieren oder idealisieren oder irgendwie schönreden. Ich kann versuchen, kürzer zu antworten. Ich glaube, der Kollege hinten war als nächstes. Und dann ja, ja. Also, das passt vielleicht dazu. Vielleicht kannst du das nochmal vereinfacht darstellen. Bei mir kam das überhaupt nicht an, was jetzt dieses Hoch auf Arbeit mit Antisemitismus zu tun hat in unserer Gesellschaft jetzt. Also klar, die Gesellschaft braucht, sucht sich immer wieder Sündenböcke und versucht damit einen Drang aufzubauen und sich zu erhalten. Aber was hat das Hoch auf die Arbeit damit zu tun? Also gerade wenn du sagst, wenn du das bei Linken kritisierst, dass sie sagen, sie heroisieren Arbeit eigentlich, was hat das damit Antisemitismus? Also erstmal bin ich mit dem Begriff des Sündenbocks ein bisschen vorsichtig. Das spielt natürlich eine Rolle, dieses sogenannte Sündenbock-Phänomen. Mir klingt das aber immer ein bisschen zu sehr nach so einer Art Funktionalität von Antisemitismus oder auch von Rassismus, die es natürlich auch gibt, ja, die aber meiner Meinung nach nicht das Entscheidende ist. Das klingt immer so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so gemeint hast, aber das Wort bringt dieses Problem einfach mit sich. Es klingt immer so, als wenn es quasi so die eigentlich allwissenden Herrschenden gibt, die Rassismus und Antisemitismus so sehr selbstbewusst als ein Herrschaftsmittel einsetzen, um halt Sündenböcke den Unterdrückten, den Unterprivilegierten, den Unzufriedenen anzubieten, damit man die quasi ablenkt, ne? Also damit die Unzufriedenheit, die revolutionäre Energie, sagen wir mal lieber die Unzufriedenheit, das ist, was ja noch nicht automatisch im positiven Sinne revolutionäre Energie ist, sondern auch was sehr Negatives sogar sein kann, also was Schlechtes und was auch was Schlimmeres, Zielendes, dass das also abgelenkt wird und sich nicht gegen die Herrschenden richtet, sondern halt auf Juden umgelenkt wird. Ja? Oder halt auf Ausländer, ne? Die nehmen dir die Arbeitsplätze weg und so ein Quatsch. Oder naja, nicht nur Quatsch, muss man ja auch noch dazu sagen, also aber die auf eine rassistische Verarbeitung so einer realen Konkurrenzsituation dann irgendwie versuchen, das abzulenken. Das unterstellt aber so ein bisschen, als wenn die Herrschenden, um in dieser klassisch linken Terminologie zu bleiben, selber eigentlich gar nicht rassistisch und antisemitisch wären, sondern die würden das quasi nur benutzen als Herrschaftsmittel. Und das unterschätzt, glaube ich, den Antisemitismus und den Rassismus bei diesen Leuten selber. Also es braucht nicht unbedingt Leute, die das in die Welt setzen und die bewusst sagen, so hier, jetzt müssen wir mal irgendwie ein Ablenkungsmanöver machen und irgendwelche Sündenböcke benennen. Das kommt aus dieser Gesellschaft selber heraus, diese Ideologien. Und da vielleicht dann doch mal zu diesem Zusammenhang. Dieses Abfeiern der Arbeit, das steht ja nicht einfach für sich, sondern dem entspricht eine gewisse Vorstellung von Gesellschaft. Und diese Vorstellung von Gesellschaft, die diesem Abfeiern von Arbeit zugrunde legt, ist maßgeblich durch so etwas geprägt wie Detlef Clausen, Schüler von Adorno, hat das mal, wie ich finde, mit einem sehr treffenden Begriff genannt, der dann auch in vielen Texten später aufgegriffen wurde, mit einer antisemitischen Alltagsreligion etwas zu tun hat. Diese Gesellschaft produziert von sich selber ein bestimmtes Bewusstsein, ja, das mit einer gewissen Zwangsläufigkeit. Das gewisse Zwangsläufigkeit, weil offensichtlich ist es möglich, das zu kritisieren, also es ist nicht vollständig notwendig und zwangsläufig, aber mit einer gewissen Zwangsläufigkeit produziert diese Gesellschaft Vorstellungen von dieser Gesellschaft, die letztlich falsch sind, ja, die nicht vollkommen falsch sind, sondern einfach von einem Irrtum, aber die letzten Endes falsch sind. Es ist also ein fetischistisches, Marx spricht auch von einem mystifizierten Bewusstsein von dieser Gesellschaft, wo man sich halt sowas wie Geld, Kapital, Wert und alles, was also die grundsätzlichen Kategorien der politischen Ökonomie falsch erklärt, ja, wo man eine falsche Vorstellung davon hat. Und der Schritt zum expliziten Antisemitismus ist, dass man dann die vermeintlich zuständigen Schuldigen, ja, also wo, wenn das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis nicht der Grund ist für das Elend, ja, was aber eigentlich tatsächlich der Fall ist, wie Marx aufgezeigt hat, wenn man sich das nicht zu eigen macht, wenn man sich also nicht in ein kritisches Verhältnis zu Staat und Kapital setzt, unterliegt man immer dem Zwang, eine Art konkretistische Verantwortlichkeit darstellen zu wollen. Man muss also in gewisser Weise bebildern, man muss irgendwie benennen, wer denn nun die Schuldigen sind. In der heutigen Sprache sind das dann zum Beispiel, ich habe so ein paar Beispiele herausgegriffen, sind das die Heuschrecken. Ja? Und was damit, also da gab es von in sehr großer Auflage verbreitet vom Deutschen Gewerkschaftsbund, glaube ich auch von der IG Metall, weiß ich nicht, also von der IG Metall-Zeitung ein Titelbild, ne? Wo diese Heuschrecken drauf waren mit den entsprechenden Illustrationen. Und in diesen Heuschrecken-Metaphern und Bild sind sehr viele Elemente des traditionellen Antisemitismus vereinigt, ohne dass an irgendeiner Stelle von Juden und Jüdinnen die Rede ist. Das ist aber gar nicht zwingend notwendig, vor allem nach 1945 nicht. Der Antisemitismus hat sich bekanntlich sehr grundlegend einerseits gewandelt nach 1945 und ist sich andererseits doch sehr gleich geblieben. Also die Äußerungsformen haben sich sehr gewandelt. Nach 1945 ist sowas wie offener Vernichtungsantisemitismus, zumindest in Europa, im arabischen Raum schaut es da ganz anders aus, aber zumindest in Europa und in ein paar anderen Weltgegenden auch, in Europa tabuisiert. Ja? Also nachdem die Parole, die Juden sind unser Unglück, zum Massenmord an 6 Millionen Menschen geführt hat, stellt sich außer expliziten Nazis und Islamisten in Europa keiner mehr hin und sagt sowas. Das ist gesellschaftlich geächtet. Und deswegen hat der Antisemitismus, der ist ja trotzdem nicht weg, der ist ja trotzdem nicht verschwunden, andere Ausdrucksformen gefunden. Adorno und andere sprechen zum Beispiel von einem sekundären Antisemitismus, der in Schuldabwehr resultiert. Man hat früher immer diesen, also auch ich selber und einige andere Genossen, immer diesen Begriff des strukturellen Antisemitismus verwendet. Ich bin da heute sehr viel skeptischer, ob das ein guter Begriff ist oder ob man nicht wirklich gleich von, also ob man nicht vielleicht von sowas wie antisemitischen Denkformen reden sollte, die nicht unbedingt zwangsläufig auch diesen entscheidenden Schritt machen müssen. Zum Beispiel bei dem Film Pretty Woman. Ja? Da ging es mir darum aufzuzeigen, dass diese Unterscheidung, diese Aufspaltung der gesellschaftlichen Realität, diese falsche Aufspaltung der gesellschaftlichen Realität in das Gute, Konkretistische, Schaffende, Produktive auf der einen Seite und das Böse, Spekulative, Wurzellose, Abstrakte auf der anderen Seite, dass das eben nicht eine Erfindung der Nazis ist. Die machen den entscheidenden nächsten Schritt und sagen, das eine ist jüdisch, das andere ist arisch. Das Arische wollen wir bewahren, dadurch, dass wir das Jüdische vernichten. Aber das Problem liegt bereits in der Aufspaltung, auch wenn man nicht diesen entscheidenden nächsten Schritt macht und sagt, ja, und übrigens sind das die Juden. Und die Kritik muss bereits an dieser Aufspaltung einsetzen. Und das ist eine Aufspaltung, die gerade die Linke maßgeblich mit vorantreibt. Das heißt ja nicht, dass man diese Unterscheidung nicht vornehmen kann oder sogar soll. Marx macht das ja selber, wenn ihr euch die Untertitel der drei Bände von Kapital in Erinnerung ruft. Ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig. Der erste Band heißt im Untertitel der Produktionsprozess des Kapitals. Der zweite Band heißt der Zirkulationsprozess des Kapitals. Also da wird auch diese Unterscheidung aufgemacht. Aber in einem analytisch-kritischen Sinne. Und der dritte Band heißt im Untertitel dann der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktionsweise. Da wird also das, was vorher aus analytisch-kritischer Absicht aufgespalten wurde, um es jeweils getrennt voneinander zu untersuchen, Produktionsprozess, Zirkulationsprozess, wieder zusammengeführt. Und genau das findet in dieser falschen und eben oft wirklich gefährlichen ressentimenthaften Gesellschaftskritik nicht statt. Da wird diese Aufspaltung vorgenommen und die eine Sphäre wird moralisch positiv aufgeladen und die andere wird als moralisch verwerflich und verderblich dargestellt. Und das befördert die antisemitischen Denkformen. Und deswegen ist das gefährlich, um zu kritisieren. War jetzt auch nicht kürzer. Ja. Aber du kommst damit mit der Argumentation nicht aus dem raus, was du gerade kritisiert hast, mit dem Sündenbock als Funktion, ja, sondern wenn du sagst, okay, wird das aufgespalten, da wird ein Heuschrecken oder sonst irgendwas hergenommen als Sinnbild des zersetzenden Finanzkapitals oder sowas, dann bist du ja selber im gleichen Bild wie beim Sündenbock. Also du kommst, du hast jetzt zwar kritisiert, dass es funktionalisiert wird, beim Sündenbock wurden sozusagen die Sünden auf den Bock geladen und der wurde in die Wüste getrieben, das war symbolisch gewesen, jeder wusste, dass es ein Symbol war oder ein Ritual. Ich wollte es aber auch in der Hinsicht sagen, dass das wirklich für den Antisemiten in einer gewissen Zwangsläufigkeit ernst gemeint ist und auch ernst gemacht wird. Und ich denke, psychischer Aspekt oder psychoanalytischer Aspekt dabei wäre wichtig zu beachten, die Abspaltung. Und das ist vielleicht auch bei dem Vergleich zwischen den Juden und den Sinti und Roma, noch bevor es Israel gab, sozusagen eine wesentliche Sache ist, nämlich, dass sie keinen Staat hatten. Dass ihnen geneidet worden ist, dass sie glücklich wären, ohne einen Staat und einen Grenzstein zu haben. Ja. Und das ist die Abspaltung, was jedes Subjekt, das sich im Staat sozusagen integrieren muss und zum Staatssubjekt Kapital wird, was sich völlig der Verwerfung unterwerfen muss, von sich abspalten muss. Das Leibliche und auch vielleicht sogar die Möglichkeit des Glücks und der Freiheit, diese dann anderen verfolgen. Also ich denke, rein aus der, soweit auch die sozusagen die Wertkategorien, die jedes Subjekt hineinspielen, kann man das nicht rein ökonomisch in der kognitiven Aufteilung zwischen produktiven und raffenem Kapital allein erklären. Ja, also eine wichtige, notwendige Ergänzung. Im Prinzip ist das eine kurze Zusammenfassung von, ich weiß nicht welcher These, aus den Elementen des Antisemitismus in der Dialektik der Aufklärung, wo es genau um diese Aspekte geht, dass das eine wahnhafte pathische Projektion ist, der Antisemitismus, wo genau diese Formulierung vorkommt. Das ist nach wie vor einer der wichtigsten Texte zur Kritik des Antisemitismus, wenn auch daran einiges zu kritisieren ist, aber trotzdem nach wie vor ein ganz wichtiger Text, wo es genau um diese Sachen geht, wo beschrieben wird, dass quasi, dass die Antisemiten eben, also dass es gar nicht so sehr um ökonomischen Mehrwert geht, sondern sozusagen um psychischen Mehrwert, den der Antisemitismus für sich zieht aus dieser Ideologie. Wo dann auch zu Recht Adorno und Horkheimer sehr früh darauf hingewiesen haben, gegen diese ganzen marxistisch-leninistischen Antisemitismusvorstellungen von Funktionalität, dass sich gegen den, so geht das sinngemäß, glaube ich, das Zitat, gegen den Einwand mangelnder ökonomischer Rationalität habe der Antisemitismus sich schon lange immun erwiesen. Und das stimmt. Ja? Viele Antisemiten ist ein Luxus, schreiben sie. Ja? Also das, was ich vorhin beschrieben habe, ne, selbst in der Situation, wo man an der Ostfront dabei ist, einen Krieg gegen die anstürmende Rote Armee zu verlieren, und zwar haushoch zu verlieren, und man panische Angst vor irgendwelchen Racheaktionen hatte, die dann kaum stattgefunden haben, merkwürdigerweise. Das ist ein Faden verloren. Was ich da beschrieben habe, dass man selbst in so einer Situation diese ökonomisch vollkommen widersinnige Vernichtungspolitik gegenüber den Juden noch weiter betreibt, die beweist das quasi. Ne? Also, dass das tatsächlich so ist, dass es da nicht irgendwie um eine ökonomische Verwertungslogik geht, sondern eigentlich wird genau die durchbrochen durch diese Vernichtung. Ja? Natürlich hat dann die IG Farben und alle möglichen großen deutschen Konzerne von der Zwangsarbeit profitiert und waren fast alle irgendwie in Auschwitz-Birkenau präsent, aber deswegen gab es nicht Auschwitz. Also es gab nicht Auschwitz, um irgendwie Arbeitskräfte auszubeuten, sondern es gab Auschwitz, um Juden zu ermorden. Ja? Und dabei hat man natürlich irgendwie noch den ökonomischen Mehrwert versucht abzuschöpfen. Also es gibt sowas wie einen psychischen Mehrwert für die Antisemiten und das daraus resultiert auch diese unglaubliche Resistenz gegen Aufklärungsversuche. Also nicht umsonst ist der Untertitel von diesen Elementen des Antisemitismus bei Donald Horkheimer heißen Grenzen der Aufklärung. Ne? Die waren sich sehr bewusst darüber, dass das eben nicht einfach nur ein Vorurteil ist und dass es nicht nur um Sündenböcke gibt, die irgendjemandem ausgeliefert werden. Über ein Vorurteil kann man aufklären. Ne? Da wird man sagen, da müssen die Leute mehr Juden kennenlernen und mal eine Studienreise nach Israel machen, dann wird sich das alles schon geben. Und also da spricht auch nichts dagegen, ne? Irgendwelche Begegnungsprogramme machen, Studienreisen nach Israel sind auch mal gut. Aber das ist nicht das adäquate Mittel, um den Antisemitismus zu kritisieren, beziehungsweise man muss sich über diese Grenzen der Aufklärung, gerade beim Antisemitismus, bewusst sein. Dieser Hinweis auf diese Staatenlosigkeit, der ist natürlich wichtig. Und ich denke auch, das ist, gerade wenn man dann über Sinti und Roma redet, über die Zigeuner und so, die eben nicht in der Lage sind, einen Staat zu gründen, das ist wichtig. Wobei es beim Antisemitismus, ich meine, das führt uns ein bisschen weg vom Thema Arbeit, aber vielleicht da auch noch einen Satz zu, beim Antisemitismus gibt es auch da einen Wandel. Der frühe Antisemitismus hat den Juden vorgeworfen, dass sie nicht in der Lage sind, eine Nation zu gründen und ein Staat zu sein. Und heute wirft man Israel genau das vor, ja, dass sie einen Staat gegründet haben, dass sie eine Nation geworden sind, ja, wobei wir doch jetzt im tollen postnationalen Zeitalter leben, nur diese starrsinnigen Juden halten jetzt irgendwie an ihren Staat fest. Das ist natürlich ein ganz anderer Vorwurf als zum Beispiel, also die Nazis zum Beispiel, die waren explizit antizionistisch, die waren nicht nur antisemitisch. Einer der großen Vordenker, der wichtigste Philosoph des Nationalsozialismus, Alfred Rosenberg, hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben, Der staatsbildende Zionismus, wo er quasi argumentiert, das wird niemals ein wirklicher Staat, ein richtiger Staat sein können. Weil so wie es sowas wie eine jüdische Nichtarbeit gibt, die mit Zersetzung, Abstraktion und so etwas identifiziert wird gegenüber der guten deutschen Wertarbeit, gibt es echte Nationen, ja, natürliche Nationen, die irgendwie am Baum gewachsen sind. Also ich weiß auch nicht, warum die natürlich sein sollen, weil das ist natürlich Quatsch. Keine Nation ist natürlich, kein Staat ist natürlich. Das sind alles künstliche Gebilde. Ansonsten müssten ja wirklich Staaten an Bäumen wachsen, was sie bekanntlich nicht tun. Aber die Vorstellung, die ideologische Vorstellung ist, es gibt echte, natürliche Nationen und es gibt Volksgruppen und Rassen, die gar nicht dazu in der Lage sind. Und das sind insbesondere die Juden. Und deswegen ist dieser Zionismus nur eine Chimäre. Und wenn dort eine Art Pseudostaatlichkeit, so ein künstliches Gebilde, wie es dann die linken Antiimperialisten auch mal genannt haben später, entsteht, ist das nie ein richtiger, kein echter Staat. Ja? Und nochmal, das ist heute wirklich anders. Also mittlerweile gibt es so eine aus den nicht so guten Traditionen des Anarchismus kommende, da gibt es auch ganz andere, übrigens sehr prozionistische, das ist sehr wenig bekannt. Aber so Leute wie Rudolf Rocker zum Beispiel, ne, waren Prozionisten, also haben sehr sympathisiert zumindest mit Zionismus. Aber es haben sich eher so schlechte Traditionen wie die von Noam Chomsky und so durchgesetzt. Und da wird gerade Israel das genau zum Vorwurf gemacht, ja, dass sie jetzt einen Staat gegründet haben und den auch noch verteidigen wollen, skandalöserweise. So, ja. Die zwei waren, glaube ich, und dann Norbert Frenkel, wenn ich das richtig bin. Ja. Du hast jetzt irgendwie schön polemisiert irgendwie über die Zeit und es war sehr unterhaltsam. Aber das freut mich. Was mir irgendwie im Vorfeld schon auch irgendwie ein bisschen gefehlt hat, und das finde ich irgendwie schön, wenn du dazu jetzt noch irgendwie ein bisschen was sagen könntest, wer darüber, wie eigentlich Arbeit eine bürgerlich kapitalistische Gesellschaft an sich schon konzipiert. Weil ich denke, das ist irgendwie notwendig, um darüber zu diskutieren, warum man Arbeit auch kritisieren sollte, und vielleicht als zweiten Punkt auch nochmal um die Wahrnehmung von Arbeit als zweiter Natur. Puh, ich muss ja noch einen Vortrag halten. Ich schreibe mir das einfach mal auf und sammle jetzt mal so die Runden, weil es schon ganz schön spät. Ja, der Kollege oder Kollegin hinter dir? Ja. Du hast relativ am Anfang mal einen Widerspruch angesprochen, den ich an sich ganz interessant finde, nämlich da hast du gefragt, was ist das für eine Welt, in der der technische Fortschritt systematisch neues Elend hervorbringt oder so. Ja. Und ich finde es tatsächlich bemerkenswert. Ja? Der Kapitalismus entwickelt die Produktivkräfte in einer Weise, dass man heute sagen muss, alles Nötige könnte in ganz schneller Zeit mit geringstem Aufwand hergestellt werden. Die Armut müsste nicht sein, hast du auch öfter erwähnt. Und auf der anderen Seite bliebe der Gesellschaft ganz viel Freizeit, wenn denn der, Produktivitätsfortschritt dafür eingesetzt würde. Das finde ich ein Widerspruch, der einem auffallen kann und der aber erklärungsbedürftig ist. Die große Frage schließt sich doch jetzt an, nämlich was ist es dann für einen Produktivitätsfortschritt, wenn das gar nicht rauskommt? Der Sache nach ist die große Maschinerie, bietet die große Maschinerie die Potenz, den Menschen von der Arbeit zu befreien, stückweise. Ganz wird man sie nie los, aber zum großen Teil. Ja, im Kapitalismus ist das Gegenteil der Fall. Leistungsdruck, Stress nehmen zu, die Stresskrankheiten, gibt es immer die Statistiken, nehmen zu. Und die Armut wird auch nicht weniger. Ja, ich fand schade, dass dich eigentlich das Thema nicht interessiert hat. Und jetzt will ich kurz noch einen zweiten Punkt. Also weil du nicht über die Frage gestellt ja. Und du hast den Übergang gemacht. Und was sind das für Menschen, die das nicht kritisieren? Ja, das finde ich eigentlich verkehrt, oder zumindest deine Antwort finde ich verkehrt. Nämlich, ich habe dich so verstanden, als würdest du die Menschen, die dich stören, weil sie da mitmachen bei diesem System, für verrückt erklären. Das ungefähr sagt man, wenn man sagt Arbeitswahn, Arbeitsfetisch. Also es ist quasi das Leere hinterher oder das Hinterherrennen oder Zitat von dir, Hingabe an die Schinderei. Also stimmt auch nicht. Da würde ich dem Genossen von vorhin recht geben, wo er gesagt hat, dass dieses Bedürfnis nach Arbeit hat doch in Wahrheit immer eine Connection zu einem Interesse. Der Ruf nach Arbeit ist halt deswegen in der Welt, weil es den Zwang zur Lohnarbeit gibt, weil jedes Überleben im Kapitalismus, weil ihr Lebensunterhalt an den Dienst am Kapital geknüpft ist. Nur deswegen wollen doch die Leute arbeiten. Es ist doch nicht, dass sie einfach nur rackern wollen. Das könnten sie auch daheim machen. Da könnten sie in den Keller gehen und irgendwas Sinnloses arbeiten. Nein, sie wollen Erwerbsarbeit. Aber da fehlt auch die Gemeinschaft. Da fehlt ja auch die Gemeinschaft. Aber nee, ich versuche gleich ein bisschen ausführlicher was zu sagen. Ja. Also und noch, ich bleibe bei dem Punkt und damit mache ich Schluss, aber ich will es noch kurz ausführen. Du hast dich viel auf die Linken bezogen und selbst dort ist es so. Die Revisionisten, die Linken, die eben dann in der DDR ihr Projekt verwirklicht haben und den Arbeiterstaat genutzt haben, die haben die Arbeit auch nicht für sich gehuldigt, weil sie die Plackerei geil fanden oder so. Sondern weil sie in der Arbeit den Rechtstitel gesehen haben für die Arbeiterklasse auf Berücksichtigung bei der Verteilung des Reichtums. finde ich verkehrt. Das ist kein, es erwächst aus dem Dienst kein Recht. Das ist eine blöde Gerechtigkeitsvorstellung. Aber ich will sagen, niemals ist das von dir postulierte, dieser von dir postulierte Arbeitsfetisch, das ist ein Zerrbild dessen, was es wirklich in der Welt gibt, an Verehrung der Arbeit, die eben immer in Zusammenhang steht damit, dass im Kapitalismus nun mal jedes Leben und Überleben an Dienst am Kapital geknüpft ist. Deswegen wollen die Leute Arbeitsplätze. Das war jetzt mein Hauptpunkt. Hm. Ja, werde ich versuchen auch was zu sagen, weil ich sehe das tatsächlich anders. Aber vielleicht sammeln wir das noch fertig. Die letzte Reihe? War eine Anmerkung ergänzen, die stelle ich aber zurück, weil da war nicht genug. Okay, aber dann vielleicht da was war noch dazu, glaube ich. Ich bin Gewerkschaftssekretär und habe gestern am 1. Mai gesprochen und habe über die Würde von Arbeit gesprochen. Und befinde mich genau in diesem Dilemma, das du gerade auch ein Stück angerissen hast, nämlich dass ich über Arbeitsverhältnisse spreche, dass Menschen in der Wurstfabrik von Uli Hoeneß quasi 10 Stunden am Tag in 3 Grad kaltem Wasser stehen mit ungefütterten Gummistiefeln und keine Ahnung. Und da ist sozusagen die Frage von Arbeitsfetisch an der Stelle tatsächlich ein Stück deplatziert. Gleichzeitig finde ich die Möglichkeit von Kritik, die in der Begrifflichkeit drin ist, die du auch machst, überhaupt nicht schmälern. Der Konflikt, der bei mir entsteht, ist die Frage, wo ist das Widerstandsmoment, wenn ich, und da stimme ich dir ausdrücklich zu, wenn du sagst, dass wir im Zweifelsfall die Reihen zu schließen haben, wenn es um die Frage geht, die bürgerliche Gesellschaft zu verteidigen, alles, was sonst noch reaktionärer auf uns warten könnte, dann ist aber die Frage, ob der Angriff sozusagen, auch wenn das ja kleinteilig ist, um zum Beispiel einen Betriebsrat zu wählen oder einen Tarifvertrag zur Geltung zu verschaffen, ob das nicht auch ein Beitrag ist, bürgerliche Gesellschaft zu verteidigen oder zu stärken. Also sozusagen auch in das Feld von Arbeit sozusagen auch demokratische Elemente einzuführen oder andere Elemente einzuführen, die ansonsten da eben nicht sind, die sehr viel stärker sozusagen mit Zwangsverhältnissen zu tun haben, ob das nicht sozusagen an der Stelle sehr, sehr widersprüchlich ist, weil es natürlich immer wieder auch Arbeit zementiert. Also das bestreite ich keine Sekunde, dass wir nachdem Gewerkschaften auch aufgegeben haben, eine Arbeitszeitverkürzung im drastischen Maße zu postulieren, diese emanzipatorischen Aspekte sozusagen auch von Befreiung von Arbeit sind raus bei uns. Das ist völlig unstrittig. So, aber das Moment sozusagen, die bürgerliche Gesellschaft auch darüber zu verteidigen, dass wir gewerkschaftliche Kämpfe führen. Und da drin das ein oder andere tatsächlich auch nochmal was mit Würde zu tun hat, die man jetzt nicht in so einer religiösen oder bürgerlichen Würde ansiedeln muss, finde ich nicht unerheblich. Also ich fühle mich da sehr zerrissen, wenn ich dir einerseits zuhöre und quasi überall, fast überall einen Haken hin mache und gleichzeitig meine Praxis vor mir habe, vor der ich dann auch irgendwie dastehe und mich frage, wie komme ich denn aus der Falle raus? Ich will jetzt kein Rezept. Du verstehst das Dilemma sozusagen, glaube ich. Also weil wie verteidigen wir denn bürgerliche Gesellschaft, wenn es hart auf hart kommt? Ja, erst die bürgerliche Gesellschaft, dann gegen sozialistische Anderslitäten. Aber gegen was reaktionärer würde ich, also im Zweifelsfall... Also ja, ich, also jetzt... Okay. Puh, das als letztes noch dazu, weil dann muss ich wirklich, sonst vergesse ich das alles. Ich glaube, eine klitzekleine Frage, ich weiß, ein Vorder kann nie alles leisten, du hast dich jetzt ja doch mehrmals positiv auf Marxens Verwandten Poller Fark bezogen, wo ich bis jetzt schon auch immer ein bisschen gehört habe, dass das schon auch so ein ziemlich widerwärtiger Antisemit auch für seine Zeit war, und so ein bisschen polemisch fragen, ob es vielleicht auch ein fauler Antisemitismus möglich ist. Das kann ich relativ schnell beantworten, das weiß ich nicht. Also ich kenne keine antisemitischen Äußerungen von Lafargue, aber das heißt nicht, dass es die nicht gibt. Also ich kenne tatsächlich von ihm nur dieses Büchlein Das Recht auf Faulheit und ein paar kurze Artikel, wo er wirklich sehr explizit und früh diesen aufkommenden Nationalismus in der Arbeiterbewegung kritisiert, was ich sehr gut finde, ja, und was ich wirklich abhebe so von dem Mainstream. Das, was du ansprichst, kenne ich schlicht und einfach nicht, weil weiß ich nichts drüber. Aber ja, also möglich ist das natürlich. Wir wissen leider, dass oft auch Leute, die ansonsten ganz schlaue Sachen irgendwie geschrieben haben, halt trotzdem auch Antisemiten waren und zwar antisemitische Äußerungen von sich gegeben haben. Versuche das gleich so umgekehrt, in einer umgekehrten Reihenfolge vielleicht. Das sind natürlich alles sehr, also das ist natürlich eine sehr große Frage, aber man kann es vielleicht auch relativ einfach, also eigentlich ist das das Verhältnis von Revolution und Reform, die da irgendwie angesprochen wird, ne? Altes, großes Thema. Wenn hinten gleich, ich weiß nicht, wer das war, aber da gibt es nichts nichts Verteidigungswürdiges an der bürgerlichen Gesellschaft. Also ja, das sehe ich tatsächlich anders. Also da bin ich bei dem Genossen Gewerkschafter. Ja, also gegen reaktionäre, gegen faschistische, auch gegen islamistische Angriffe auf sowas wie bürgerliche Gesellschaft, und das heißt eben zum Beispiel auch sowas wie Rechtsstaatlichkeit, ja, Vereinigungsrecht, Koalitionsfreiheit, ne, also dass es überhaupt Gewerkschaften gibt, ja, und dass die ja nicht wie im Iran zum Beispiel verboten sind, wo autonome Arbeitskämpfe oder Gewerkschaftsorganisationen mit brutaler Gewalt konfrontiert sind und alle wichtigen Gewerkschaftsführer, also die unabhängige Gewerkschaften, Busfahrergewerkschaft von Teheran zum Beispiel, eine ganz heldenhafte Gewerkschaft, die sitzen halt alle im Folterknast, so, ja. Und gegen solche Leute muss man natürlich die bürgerliche Gesellschaft verteidigen. Das ist, also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, meiner Meinung nach. Was keine Sekunde dazu führen sollte, sich diese bürgerliche Gesellschaft irgendwie schön zu reden. Ne? Also das heißt nicht, dass man die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft dann plötzlich einstellen soll, sondern man muss sie halt gegen, so wie ich das immer formuliert habe, man muss das Schlechte gegen das Schlimmste verteidigen. Ja? Man muss auch gerade, wenn man das Schlechte kritisiert, muss man ein Bewusstsein davon haben, dass es etwas Schlimmeres gibt. Ne? Und leider ist es so gewesen, dass Leute, die sich eigentlich von ihrem Selbstverständnis dieser Kritik am Schlechten, am Bestehenden verpflichtet fühlten, in Wirklichkeit oft den Sieg des Schlimmsten, des Schlimmeren, des Antisemitismus letzten Endes Vorschub geleistet haben. Ja? Also dass sie das Gegenteil gemacht haben, dass sie eigentlich selber letzten Endes dafür standen, das Schlechte Bestehende durch noch etwas Schlimmeres zu ersetzen, wenn man zum Beispiel an den stalinistischen Antisemitismus denkt, ja? Der im Resultat natürlich was viel Schlimmeres war als irgendwie westliche, bürgerlich-liberale Form von Vergesellschaftung. Ich finde, gewisse Sachen sind so selbstverständlich, dass man sie gar nicht betonen muss. Deswegen rede ich nicht drüber. Natürlich ist es gut und richtig, wenn Leute statt 40 Stunden 35 Stunden die Woche nur noch arbeiten müssen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass man sowas unterstützt, so eine Forderung. Ja? Oder dass halt, wenn man irgendwo Arbeitsbedingungen verbessern kann, ohne dass man jetzt irgendwie gleich die Lohnarbeit und Kapitalismus abschafft, ja, dann soll man das machen. Ja? Und natürlich ist das zu unterstützen, so wie jede Form von Aufhebung von Diskriminierung, von Verfolgung, von Gewalt, all da, wo man das zurückdrängen kann, ja, muss man das halt machen. Aber nochmal, das ist keine so große Sache, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, die auch jeder Kritiker und jede Kritikerin der grundsätzlichen Verfasstheit dieser Gesellschaft unterstützen muss. So, ja? Also wenn man, es gibt vom jungen, relativ jungen Horkheimer, gibt es eine Stelle, die das, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringt, wo er sinngemäß sagt, dass jene, die sich immer aufs große Ganze hinausreden und jede Form von Verbesserung im Bestehenden schulterzuckend und irgendwie von so einer Art Feldherrnhügel irgendwie drüber zu, also das so abtun, ja, einen gewissen Zynismus an den realen Lebensbedingungen von Menschen gegenüber an den Tag legen, dass die letzten Endes nur ihre eigene Unmenschlichkeit rationalisieren. Das finde ich eine ganz gute Formulierung, was das angeht. Und man kann gerade dem jungen Horkheimer nur wirklich nicht vorwerfen, dass der irgendwie seine allgemeine radikale Kritik an der Gesellschaft durch sowas aufgegeben hätte. Im Gegenteil, der fand die zwingend notwendig. Hat aber eben gesehen, dass man im Bestehenden was ändern muss. Die kritische Theorie ist, finde ich, überhaupt ein sehr gutes Beispiel. Die hat immer den vollkommen falschen Ruf, die seien irgendwie der Praxis so abgeneigt gewesen. Stimmt überhaupt nicht. Ne? Also einer der lesenswertesten Texte ist aus den 50er Jahren ein Gespräch zwischen Adorno und Horkheimer über Praxis. Da redet Adorno davon, man müsste ein neues kommunistisches Manifest schreiben. Ja? Also da ist eine Eindeutigkeit, wird da auf die Notwendigkeit einer radikalen, grundsätzlichen Gesellschaftskritik verwiesen. Und gleichzeitig sind das zwei Leute, die ganz genau wussten, in was für einer Gesellschaft sie leben und dass das aktuell nicht auf der Tagesordnung steht, sondern dass es um ganz andere Sachen geht, nämlich sowas wie überhaupt erstmal sowas wie ein bürgerlich-rechtsstaatliches Bewusstsein in die Köpfe der Leute zu bringen, die vor ein paar Jahren halt einfach noch Nazis waren. Ja? Beziehungsweise die es natürlich immer noch waren, ja, aber halt durch Zwangsdemokratisierungsmaßnahmen und eine unglaubliche überlegene militärische Gewalt dazu gezwungen wurden, jetzt irgendwie Demokratie zu spielen, aber ohne dass es wirklich ein massenhaftes, demokratisch, rechtsstaatliches, liberales, irgendwie bürgerliches, weltoffenes Bewusstsein gegeben hätte. So. Ja, zu den Verhältnissen von Reform und Revolution, von Theorie und Praxis kann man noch sehr viel mehr sagen. Ich lasse es vielleicht erstmal dabei. Du schaust. Ja, alles gut? Gut. Hätten wir das geklärt? das wurde diese Diskrepanz von Marxischer Terminologie, von Widerspruch von Entfaltung der Produktionskräfte, der Produktivkräfte und Produktionsverhältnissen irgendwie gesprochen. Ich habe das angesprochen mit dem kurzen Satz, dass halt der technische Fortschritt, also die Entfaltung der Produktivkräfte, technologischen Innovationen, dass die halt, also gemeint ist ja damit, wenn ich sage, dass die immer zusätzliches gesellschaftliches Elend verursachen. Man würde denken, okay, das erleichtert die Arbeit, das führt also zu Arbeitslosigkeit. Das ist aber eigentlich ja was Gutes, weil die Leute dann irgendwie weniger arbeiten müssten. In der bestehenden Gesellschaft ist es aber eben nichts Gutes, weil, und ich glaube, da haben jetzt mehrere drauf abgezielt, und das, natürlich ist das so, weil in dieser Gesellschaft es halt im Prinzip zwei Möglichkeiten gibt, wie man irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen kann, wie man also über, wie ich das in Bezug auf das Massenverhungern genannt habe, wie man über zahlungskräftige Nachfrage verfügen kann. Diese Welt ist so eingerichtet, der Kapitalismus ist so eingerichtet, dass halt vor dem Konsum, vor der Bedürfnisbefriedigung das Bezahlen steht. Ja? Und auf all diesen Dingen, die in dieser Welt sind, ob es nun Panzer oder Topfpflanzen sind, unterschiedslos klebt ein Preisschild auf diesen Dingen. Und wir wissen auch alle, dass es sowas wie ein organisiertes Gewaltmonopol braucht, was also diese bestehende Ordnung durch seine Gewalt garantiert, nämlich der Gewaltapparat des politischen Souveräns, der das Recht auf Eigentum mittels seiner bewaffneten Organe in letzter Instanz garantiert und absichert. Und innerhalb dieses Bestehenden gibt es halt im Prinzip nur die zwei Möglichkeiten, entweder zu unternehmen oder unternommen zu werden. Und letzteres ist bekanntlich keine besonders angenehme Angelegenheit und Erfahrung. Und bekanntlich, also ich habe das halt nicht so ausführlich gemacht, weil ja, das kann man ja bei Marx alles nachlesen, beziehungsweise, wenn man das in meinen Worten nachlesen möchte, kann man das für 20 statt 22 Euro in diesem Buch Fetisch und Freiheit, wo ich auf den ersten, Kapiteln versuche, diese marxische Kritik der politischen Ökonomie, also im Prinzip aus den drei Bänden des Kapitals, in meinen Worten, insbesondere im Hinblick auf diese Formulierung auf Fetischismus und Mystizismus zusammenzufassen. Und um es halt dann doch nochmal gesagt zu haben, ja, eine dieser Basiskritiken und Basiseinsichten ist, dass die überwiegende Mehrheit halt, wie Marx das genannt hat, im Sinne freie Lohnarbeiter geworden sind im 19. Jahrhundert. Also eben einerseits frei im Sinne zu früheren Lehnsabhängigen, Leibeigenen, ne? Also die gar nicht frei waren, sondern die einer unmittelbaren personalen Herrschaft ausgesetzt waren, ne? Die also keine freien Bürger waren, die irgendwie hin und her reisen konnten und heiraten konnten, wen sie wollten, sondern die unterstanden der unmittelbaren Herrschaft ihres Bosses, also des Lehnsherrn. Das ist bei Lohnarbeitern ist das nicht der Fall. Ne? Die können bumsen, wen sie wollen, die können heiraten, wen sie wollen, die können hinziehen, wo sie wollen, wenn sie es sich denn leisten können. Der Fabrikarbeiter erklärt ihnen nicht, was sie in ihrer Freizeit machen sollen und so. In dem Sinne sind sie frei, aber sie sind eben, da diese polemisch, aber keineswegs zynische, sondern polemisch-kritische Bemerkung von Marx mit dem doppelt freien Lohnarbeiter, sie sind eben auch frei von jeglichem Eigentum. Das heißt, was machen sie? Das Einzige, was sie alle besitzen, ist halt ihre Arbeitskraft. Und dann müssen sie die halt verkaufen. Und es stimmt, am Beginn ist es genau so, wie du das eigentlich auch geschildert hast. Das machen die Leute aber halt nur, weil es den Zwang gibt. Das ist genau das, was ich mit diesem Marx-Zitat auch nochmal beschrieben habe. Oder was Nietzsche eben auch gesehen hat. Die Leute müssen dazu geprügelt werden, dass sie sich dieser Fabrikarbeit unterwerfen. Ja, obwohl das eigentlich das sehr bald schon die einzige Möglichkeit ist, wenn man nicht so reine Subsistenz machen will und irgendwie Holz sammeln will oder und sowas. Ja. Wobei auch das geht schon kaum noch. Ich verliere den Faden jetzt nicht, aber weil es mir gerade einfällt. Einer der frühesten ökonomiekritischen Texte von Marx, Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz. Ja. Das sind so Artikel aus der Rheinischen Zeitung, wenn ich es richtig im Kopf habe, also noch vor 1844 geschrieben, so wahrscheinlich Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts. Wo halt beschrieben wird, dass Holz vorher, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hoffentlich, dass Holz vorher keine Ware war und dass also, obwohl der Wald natürlich schon irgendjemandem gehörte, ja, also Großgrundbesitzer waren, es trotzdem Usus war, also gesellschaftliche Konvention, dass man halt, wenn einem kalt ist, geht man halt im Wald und holt sich Holz und verfeuert das halt. Ne? Und dann wurde das plötzlich unter Strafe gestellt. Ne? Und das ist natürlich ein massiver Eingriff in die Reproduktionsfähigkeiten von Leuten, die halt nichts haben, weil die konnten dann eben nicht mehr einfach in den Wald gehen und ein Grundbedürfnis, nämlich nach Wärme, also nach Schutz gegenüber Natur, unmittelbaren Naturgewalten, nicht mehr durchsetzen konnten. Da beschreibt er also diesen sich immer weiter fortsetzenden Prozess einer Kommodifizierung, wo alles zur Ware wird, also selbst diese unmittelbaren Gegenstände der Bedürfnisbefriedigung und damit die Leute also immer mehr gezwungen werden, genau das zu machen, was ich gerade gesagt habe, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Wenn sie ihre Arbeitskraft verkaufen, ich werde jetzt nicht das ganze Kapital referieren, aber es ist ja allgemein bekannt, einer der großen Punkte bei Marx ist, dort findet Ausbeutung statt. Warum findet Ausbeutung statt? Weil die Leute einen Arbeitsvertrag unterschreiben und im Rahmen der Fabriksarbeit, also nicht bei der Zirkulation, nicht durch die Banken, nicht durch die Spekulanten, sondern in der Produktion, also klassisch ursprünglich in der Fabrik, Ausbeutung stattfindet. Was ist Ausbeutung bei Marx? Das ist die Aneignung fremder Mehrarbeit. Ja? Und das geschieht nicht zum Wohle des großen Teils der Menschheit, sondern das geschieht zum Unwohle des großen Teils der Menschheit. Und das ist schon allein deswegen sehr kritikwürdig. Damit sind wir aber vielleicht schon ein bisschen bei deinem Punkt. So, ja, da, so funktioniert Kapitalismus. So ist das. Und dagegen gibt es, wenn man sich dem marxischen kategorischen Imperativ verpflichtet fühlt, nämlich, was ich vorhin mal kurz erwähnt habe, dass es darum geht, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, verlassenes, verächtliches, beherrschtes und so weiter und so fort Wesen ist. Also, dass es darum geht, alle Verhältnisse abzuschaffen, in meinen Worten, in denen Herrschaft und Ausbeutung existiert, wo also nicht der Mensch als Mensch gilt, sondern immer nur als Anhängsel der Kapitalverwertung, dann gibt es dagegen haufenweise Argumente, die man praktisch werden lassen sollte. Man sollte also genau das aufheben, man sollte also versuchen, so schwer das auch ist, und es ist nicht einfach, eine Form von Ökonomie in die Welt zu setzen, die, ich weiß gar nicht, ob man die dann noch so nennen würde, aber bleiben wir mal bei diesem Begriff, die eben nicht die Verwertung von Kapital, also die Akkumulation von Kapital, als eigentlichen Zweck dieser Produktion setzt, sondern die Befriedigung des Bedürfnisses von Menschen als eigentlichen Zweck der Produktion setzt. In so einer Gesellschaft, in so einer Ökonomie, wäre die Tatsache, dass Millionen von Menschen hungern, ein Grund, Lebensmittel zu produzieren. In unserer Gesellschaft ist das kein Grund, Lebensmittel zu produzieren, weil das nur Sinn macht, wenn es nach diesen Lebensmitteln eine zahlungskräftige Nachfrage gibt. Und dieses kleine Wörtchen zahlungskräftig, das wird auf all die Wirtschaftsuniversitäten dieser Welt gerne weggelassen. Da sagt man über ja Angebot und Nachfrage und so. Es ist aber eben eine zahlungskräftige Nachfrage, also sind die Leute gezwungen zu arbeiten. Und jetzt habe ich den Faden wieder. Und am Anfang ist das genauso, wie du das eigentlich auch für jetzt noch behauptest und wie Marx das beschreibt. Ja, dass die Leute also, wie Marx geschrieben hat, das sogar fliehen, sobald der äußere Zwang weg ist. Also sobald sie auch genug Geld haben, um irgendwie über die Runden zu kommen, sagen, naja, noch mehr arbeiten brauche ich aber nicht. Ja? Also da gibt es noch ein sehr, sagen wir, ursprüngliches, ablehnendes, sehr kritisches Verhältnis genau zu diesen Formen von Arbeit. Und das ist weitgehend aber in zumindest vielen Regionen der Welt, insbesondere hier, verschwunden. Und da sehen wir jetzt aber auch durchaus nationale Unterschiede. Ne? Der Kapitalismus im Sinne der Kapitalakkumulation ist überall gleich. Ja? Aber trotzdem ist nicht jeder Staat und jede Nation, trotzdem ist nicht jede Gesellschaft gleich. Und da spielen dann diese ideologischen Formen des Bewusstseins, wie man sich zu dieser Arbeit verhält, was man selber für Vorstellungen von Arbeit und so hat, da spielen diese Unterschiede doch eine große Rolle. Ich habe zugegebenermaßen das nicht großartig ausgeführt, aber was ich versucht habe, in diesem Einsatz von Gerhard Scheidt auf den Punkt zu bringen, ja, ob man Pursuit of Happiness in den Mittelgrund stellt oder sowas wie die Arbeit als etwas, was an sich schon etwas Positives sei, das macht einen Unterschied. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, bestritten, dass das überhaupt passiert. Aber ich finde, die empirischen Beispiele dafür sind doch sehr erdrückend. Also in der Literatur des Nationalsozialismus und der vorfaschistischen Literatur ist das, geht das durch die Bank durch. Ja? Das ist nicht einfach so, naja, man muss halt arbeiten, das ist halt mein Interesse, wie das hier mit den tauglichen Argumenten immer formuliert wurde. Und das ist aber keineswegs nur bei den Nazis und keineswegs nur bei vorfaschistischen Denkern so. Und außerdem leben wir in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, wo nicht nur gewisse Strukturelemente, sondern natürlich auch diese Bewusstseinsformen des Nationalsozialismus in modifizierter, also nicht eins zu eins, aber in modifizierter Form in diesen postnationalsozialistischen Gesellschaften sehr stark anzutreffen sind. Und ja, ich könnte die Passagen irgendwie im Prinzip nochmal vortragen, wo ich versucht habe, das so kurz auf den Punkt zu bringen. Aber natürlich wird das Sinnstiftende, das Gemeinschaftsstiftende der Arbeit, insbesondere in Deutschland und natürlich, wenn man ein Land sucht, wo es immer noch ein bisschen beschissener ist als in Deutschland, lohnt es sich nach Österreich zu schauen. Auf dieses, wie die Titanic, das haben wir sehr schön genannt, dieses kleine kotelettförmige Land. In diesen beiden Ländern ist das besonders stark ausgeprägt. Ja? In Österreich ist es nochmal, das ist so eine doppelt postfaschistische Gesellschaft. Die hatten ja vor den Nazis noch so ihren eigenen Austrofaschismus, ja, der irgendwie da auch eine ganz maßgebliche Rolle spielt, zum Beispiel was diese Vorstellung von Gemeinschaft innerhalb einer Gesellschaft angeht. Ja? Die Tatsache, dass der Gemeinschaftsbegriff überhaupt in Österreich und Deutschland so wichtig ist, wohingegen man in Ländern wie England und den USA viel öfter von Gesellschaft redet. Ja? Sowohl kritische Leute als auch unkritische Leute. Wo also das Verständnis davon zum Beispiel, dass es diesen Klassenkonflikt gibt, egal ob man jetzt kritisiert oder affirmiert, ja, viel offener zutage liegt, wo die Widersprüche nicht so zugekleistert werden durch irgendwelche kooperatistischen, sozialpartnerschaftlichen Vorstellungen, sondern ja, da gibt es einen Interessensgegensatz. Ja, und die einen sagen halt, ja, das ist schlecht und deswegen wollen wir eine ganz andere Gesellschaft. Und die anderen sagen halt, nö, das ist halt so, da kann man nichts machen. Und jetzt geht es halt darum, dass diese Interessen aufeinanderprallen und irgendwie ausgetragen werden. In Österreich und Deutschland ist das irgendwie nicht so angesagt. Ja? Da muss noch jedes Partikularinteresse muss argumentieren damit, dass man irgendwie einen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten würde. Und das sind entscheidende Unterschiede und das spielt dann auch in die jeweiligen Vorstellungen von Arbeit mit rein und eine Rolle. Einen letzten Punkt noch, weil es da schon wieder ganz viele Meldungen gibt und könnte ich vielleicht schon ein Bier haben, ich verdurste langsam. aber ist aber auch noch zu dir, kurz. Und dann kommen wir ja gerne noch weitere taugliche Argumente hören. Dieser Widerspruch von Entfaltung der Produktivkräfte und dass es aber irgendwie nichts bringt, sondern dass es eigentlich immer nur noch neues Elend führt. Das heißt ja, dass Herrschaft immer irrationaler wird. Also auch in früheren Formen von Gesellschaft war in gewisser Weise, das war nicht schön, ja, aber es war eigentlich jedem einsichtig, dass gewisse Formen von Herrschaft fast notwendig sind. Also es gab zu Recht auch damals immer schon, also seitdem es Menschen gibt, gibt es irgendwie so Personen und Leute, die Herrschaft kritisieren. Sehr empfehlenswerten Büchlein, was ich nicht dabei habe, weil es vom Genossen Agnoli ist, aber was auch in dem sehr empfehlenswerten Zeit-Raff-Verlag erschienene subversive Theorie, ein paar Forstritte durch die Geschichte der Subversion, der erklärt, warum die Subversion mit Eva angefangen hat, ne, die sie gegen das göttliche Gebot gewendet hat und sowas. Also es gab immer diese Kritik an Herrschaft. Aber aufgrund der nicht vorhandenen unglaublichen Entfaltung von Produktivkraft und technologischem Fortschritt war Herrschaft in gewissem Sinne einsichtig. Im Kapitalismus, das ist ja, das Marx beschreibt ja, diesen Widersinn der Weltgeschichte in gewisser Weise, dass diese grauenhaft brutale Form von Vergesellschaftung namens Kapitalismus, mit der ursprünglichen Akkumulation und solchen, man könnte fast sagen, Menschheitsverbrechen, notwendig ist, um diese unglaubliche Explosion von Produktivkraftentfaltung hinzubekommen. Vorher hat man so einen mehr oder weniger linearen Anstieg und dann empfindet mal wieder jemand was, dann macht es einen großen Satz nach vorn und so. Und im Kapitalismus geht das plötzlich rasend schnell. Ne? So Dampfmaschine, Elektromotor, Computerisierung sind so die großen Steps und dazwischen kommt auch noch ganz viel Atomkraft und was, also eine unglaubliche Entfaltung, die es genau wie du ja auch sagst, ermöglichen würde, ja, dass es relativ einfach möglich wäre für die Menschen auf der Welt, das Zeug, was man da braucht, zu produzieren und irgendwie halbwegs vernünftig zu verteilen. Wenn das eigentlich so offen zutage liegt, muss die Gesellschaft als Ganzes eigentlich immer irrationaler werden. Und das ist einer der Gründe, warum sowas wie Antisemitismus, Rassismus oder auch Nationalismus eben so eine entscheidende Rolle spielen. Das sind Möglichkeiten, wo sich Leute, die vielleicht eine Ahnung davon hätten oder haben, dass etwas anderes möglich wäre, sich das in gewisser Weise aber nicht eingestehen können, da spielen diese ganzen psychologischen Sachen, die vermutlich da nicht so wahnsinnig beliebt sind, die aber, ich finde, vollkommen zu Recht der Kollege da angesprochen hat, die spielen da eine ganz maßgebliche Rolle. Das sind nicht einfach falsche Berechnungen, die ein Nationalist oder so etwas macht, ja? Sondern das ist zum Beispiel ein psychischer Mehrwert, den man daraus zieht, dass man sagt, ich als Angehöriger zur Nation habe ein Lebensrecht und der scheiß Kanake nicht. Deswegen kann er bei seiner Abschiebung auch umgebracht werden. Ne? Der hat nämlich qua Nichtzugehörigkeit zur Nation eben kein Lebensrecht und ist dann also überflüssiges Material, das auch dementsprechend behandelt werden kann. Aber nochmal, das ist nicht einfach eine falsche Berechnung von irgendwelchen abhängig Beschäftigten, ja, sondern das ist ein falsches Bewusstsein, was aus der Konstitution dieser Gesellschaft daraus resultiert und muss als solches kritisiert werden. Und deswegen stößt man da eben sehr wohl auf Grenzen der Aufklärung und kann nicht, das sollte gar nicht so abfällig klingen, wie es vielleicht klingt, immer nur mit tauglichen Argumenten dagegen anrennen, sondern man muss auch ein Bewusstsein von diesen Grenzen der Aufklärung haben, wenn man sich dann überlegen muss, weil was macht man denn, wenn man an die stößt? Weil das kann man ja nicht einfach hinnehmen. Ich aber. Und das ist dir auch zugestanden, du bist viel mit der Referent. So ist es. Ich wollte noch eine kurze Frage stellen. Ja, okay. Ich wollte nämlich über die bestehende Gesellschaft reden, über das Wirtschaftssystem, das wir haben. Und du bist jetzt gleich wieder auf die Stellung der Leute zur Arbeit. Ja. Ich will dich fragen, gibt es jetzt einen Zwang zur Lohnarbeit oder gibt es ihn nicht? Ja, natürlich gibt es den. Ja, also. Ja, und der ist schlecht und der ist zu kritisieren und so. Aber die Frage ist trotzdem, wie die Leute sich jeweils zu diesem Zwang verhalten. Und du hast vorhin auch gesagt, so, du findest das gut, wenn ich... Das musst du doch mal zur Kenntnis nehmen. Entschuldigung von... Noch mehr taugliche Argumente aus dem ersten Stock. Ja, das ist schlecht, das ist kritikwürdig. Ja? Und da muss Kritik ansetzen, auch an dieser unmittelbaren Erfahrung, die Leute natürlich machen. Aber trotzdem ist halt immer die Frage, was sie mit dieser Erfahrung machen, was sie aus dieser Erfahrung machen, was für ein Bewusstsein sie dann entwickeln. So. Und jetzt, bitte. Ja, möglichst laut und deutlich, dass man es auch unten noch hört. Also, ich denke, der zentrale Punkt ist ja die Identifikation mit dem Zwang. Ja, natürlich ist der Zwang da, aber Kapitalismus funktioniert so, oder Lohnarbeit funktioniert nun aber nicht so, dass hinter jedem an der Stelle der Falsche oder dem Maschinengewehr. Das heißt, es ist quasi gefordert, dass du dich mit dem Zwang identifizierst. Und diese Identifikation mit dem Zwang bildet ja auch eine bestimmte Form von Subjekt heraus, oder ist Teil dieser Konstitution des bürgerlichen Subjekts. genauso wie eben die Identifikation mit der Nation. Und da würde ich sagen, dieser Konstitutionsprozess, dieser Subjektivität, also der Identifikation mit dem Zwang, hat gewissermaßen als notwendiges Element diese Abspaltung, also diese Externalisierung, wo etwas projiziert wird. Da gibt es eben die, die nicht arbeiten. Oder die, die keine Nation haben und dann aus unterschiedlichen Gründen. Da gibt es die, die keine Nation haben, weil sie vielleicht von ihren Kulturfähigkeiten nicht in der Lage sind. Oder eben, weil sie so wurzellos sind und ohnehin nur alles dran setzen, Nationen zu zerstören. Aber diese Ausspaltung. Und bei der Nichtarbeit genauso. Da gibt es die, die kulturell unter dem weißen westlichen Mann stehen und deswegen gar nicht arbeiten können oder auch nicht wollen. Ja, das sind dann die faulen Neger. Und dann gibt es eben die, die nicht arbeiten, weil sie sich über, wie du beschrieben hast, raffinierte psychologische Intrigen über die Macht, dass sie über die Macht über das Geld verfügen und so weiter, sich von der Arbeit befreien können, indem sie aber arbeiten lassen. Ja? Und da ist dann, weil eben von Fetisch die Rede war, auch der Unterschied zu einer Sündenbock-Theorie. Eine Sündenbock-Theorie ist halt ein bisschen einfach gestrickt. Ja, das ist halt so, irgendwie meine ich, da ist jemand schuld und dann gase ich das einer Personengruppe zu. Der Fetisch hat aber einen anderen Charakter. Da wird nämlich eine bestimmte Struktur der kapitalistischen Arbeit projiziert. Weil die kapitalistische Arbeit eben diesen Doppelcharakter hat, in konkrete und abstrakte Arbeit. Und genau diese Aufspaltung, die Teil der gesellschaftlichen Struktur ist, wird wiederum im Antisemitismus so verarbeitet, dass eben die abstrakte Seite der Arbeit mit den Juden identifiziert wird. Und auch wieder eine Verkürzung, das müssen wir jetzt noch ausführen, weil natürlich auch die abstrakte Arbeit im Grunde das ist, was der produktive Kapitalist hier abschöpft. Ja, das ist ja der Mehrwert, stellt sich ja nicht die konkrete Arbeit, sondern eben Teil der abstrakten Arbeit. Ja, also die abstrakte Arbeit bildet den Wert. Aber diese Abstraktion wird im Antisemitismus reduziert auf das Abstrakte des Finanzkapitals und des Geldkapitals und damit identifiziert mit den Juden. Und damit habe ich dann diese Aufspaltung in raffendes und schaffendes Kapital, wo dann plötzlich die produktiven Kapitalisten irgendwie ja doch mit der Arbeit zusammen eine Gemeinschaft bilden gegenüber den wurzellosen Juden, die diese Gemeinschaft irgendwie ausbeuten. Das ist das Fetischistische daran. Ja, vielen Dank. Kurz in meinen Worten gesagt, es geht um die Frage der Internalisierung von Herrschaft, oder? Genau. Also, und da, ja, natürlich, es gibt die... Jetzt werden alle wach. Der fetische Begriff ist kein psychischer Begriff, der ist nicht auf der psychologischen Ebene angesiedelt. Der Wahl spricht von Wahnfetisch, Kapitalfetisch, Geldfetisch. Das sind alles gesellschaftliche Objektivierungen. Und dasselbe gilt auch für den Arbeitsfetisch. Der hat auch eine psychische Dimension, aber er ist auch eine objektive Wirklichkeit. Auch der tatsächliche Arbeitszwang gehört zum Arbeitsfetisch. Also wenn wir diesen Begriff analytisch und nicht nur popularisierend verwenden wollen. Ach, das ist ein psychotischer Zwang dann bei dir. Das ist eine Gesamtpsychose einer Gesellschaft, die nicht eine individuelle Psychose, sondern eine in der gesellschaftlichen Struktur festgelegt ist. Und das stellt aber eben, um da vielleicht nochmal drauf zurückzugehen, das stellt aber die Existenz von Herrschaft und Zwang überhaupt nicht in Frage. Also ganz im Gegenteil. Ja? Nur man kann halt nicht nur über den Zwang und die Herrschaft reden, sondern man muss auch über die Internalisierung davon reden. Und wenn man das macht, dann ist auch nicht alles gleich. Dann ist nicht Staat gleich Staat gleich Staat und Nation gleich Nation und Nation, weil man immer das Gleiche zu sagen kann, ja? Also um es nochmal zu sagen, immer die gleichen tauglichen Argumente dagegen vorbringen kann, sondern da muss man anfangen zu differenzieren. Also so richtig und notwendig ist es, eine allgemeine Kritik an Staat und Nation zu formulieren, so notwendig ist es aber eben auch, die Unterschiede zwischen Staaten und Nationen zu sehen, und die sind mitunter beträchtlich. Und in den Gesellschaften macht sich dieser Unterschied unter anderem an dem Ausmaß der Internalisierung von Herrschaft und Zwang ganz deutlich. Und dann muss man eben gucken, wie funktioniert das jeweils in den jeweiligen Gesellschaften, diese Internalisierung, durch welche ideologischen Formationen werden die vorangetrieben und so. Und da gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden. Schlecht ist es alles, ne? Aber, ja. Ja, aber das ist halt schädlich für die Lohnarbeiter, ne? Und für die Privatkapitalisten ist es halt ihr Vorteil dann, Leute für sich zu arbeiten, ne? und von wo Lohner da irgendwo ein psychischer Wahnsinn sein, dass einer auf sich auf fremde Arbeit praktisch sich ein gutes Leben macht. Ne? Das verstehe ich an der Stelle dann auch nicht, weil das ist für den dann ja sau vernünftig und sau gut und sau geil, wenn ein Sandro Peter sein Millionärsmutter und sein Schiffler doch beschert und alles weiß fällt und was passiert. Und andere kannst du dir ja mal ein paar aus der Restaurant weisen. Wo ist denn der da für uns? Ja. Weil wir die Fenster schon so haben, wird, dass doch derjenige drückt, der sich das alles so bieten lässt. Genau. Darüber haben wir ja auch gerade geredet, ja, also... Hat man auch gar nicht zugehört. Ja, na, weil dann ist dein Ding, ist aber der Grotscher gesagt, an deinem Ding ist dann die Merkel verrückt, wenn ich auf gesamte... Die Merkel steht für die Gesamtverrücktheit. Ja, aber individuell verrückt, das ist doch nicht das Problem, wie die Leute individuell unterwegs sind. Also wenn wir die Gesamtgesellschaft bestehen aus Einzelpersonen, aus Individuen von 80 Millionen Leuten, dann sind die alle miteinander verrückt. Ich rede vom Standpunkt der Kritik der politischen Ökonomie und vom Standpunkt des Liberalismus und tut mir leid. Können das perspektivisch ja vielleicht auch sowieso in den geselligeren Abend überführen, aber da war jetzt noch eine Wortmeldung und wenn es sonst noch mehr gibt, können wir das vielleicht auch nochmal sammeln und dann können wir es informeller fortführen. Wenn du um die Arbeit als was eine kapitalistische Gesellschaft konstituieren, das verstehst, dann bist du dir auch über, also wenn du die, wenn du dann eine kapitalistische Gesellschaft kritisieren willst, das ist ja irgendwie nur möglich, entweder auf der einen Seite eine materialistische Kritik, wenn du es nicht tust, verhältst du dich halt affirmativ zu dieser Gesellschaft und bist dir diesen Zwängen ja gar nicht so bewusst. Und darum ist es halt notwendig, müssen wir so gesellschaftskonstruktiv Sprichst du es mich an? Ja. Ja, da bin ich irgendwo anscheinend ganz richtig verstanden worden. Erwartungsansatz, sondern ich habe hier für die Psychologisierung, habe ich hier polemisiert. Ja? Ich wollte schon auf der materialistischen Ebene haben, die Kritik, dann wären die Politökonomie vernünftig zu kritisieren und nicht irgendwo eine ganze Gesellschaft zu psychologisieren. Das wollte ich doch nicht polemisch kritisieren. Ja, aber das bleibt halt, also das, man macht das jetzt immer so kurz und knapp und deswegen etwas polemisch vielleicht, aber das bleibt ein ziemlicher Vulgärmaterialismus, wenn man von der Psychoanalyse nichts wissen will. Und das ist keine Psychologisierung der Gesellschaft, sondern das ist eine Ignoranz gegenüber einer ganz wichtigen Ausformung einer Gesellschaftskritik, nämlich der von Sigmund Freud. So kritikwürdig die in einzelnen Punkten ist. Wenn man sich dessen begibt, ja, dann streicht man im Prinzip die ganze kritische Theorie durch. Ja, weil die nämlich vollkommen zu Recht gesehen haben, was für ein wirklich revolutionäres, im materialistischen Sinne revolutionäres Potenzial darin steckt, ja, sich sowas wie eine sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Psychologie anzuschauen. Ja, um nämlich zu sehen, es ist nicht einfach alles so rational nach Interessen und die treten gegeneinander und dann kann man irgendwie gucken, wer seine Interessen durchsetzt und dann ist alles gut und wenn alle ganz rational handeln, dann wird die Welt irgendwie besser. Die Leute sind nicht so und die handeln nicht so, sondern es gibt diese psychischen Komponenten und wenn man die überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, dann kann man sowas, also gegenüber dem Nationalsozialismus, ja, scheitert dann sowieso jeder Erklärungsversuch. Und gegen das ganze Irrationale im Rahmen der Rationalität kapitalistischer Ökonomie und Verwertung, das wird überhaupt nicht zum Gegenstand der Kritik, es kann gar nicht zum Gegenstand der Kritik werden. Und dadurch wird es aber, also um das noch deutlich zu sagen, dadurch wird es wirklich ein Teil des Problems. Ja, weil das nämlich wirklich zu einer Verharmlosung der gesellschaftlichen Zustände führt und die Gefahren, die in dieser Gesellschaft schlummern durch die sie konstituierenden Subjekte, gar nicht mehr wahrgenommen werden können, weil immer nur irgendwie von rationalen Interessen die Rede ist. Ja, noch schlimmer sogar, letztendlich ist es die volle Affirmation der Verhältnisse. Aber selbstverständlich verhältnismäßig und berechnet. Nein, das ganze Verhältnis. Nein, lass mich kurz ausreden. Nein, wenn sozusagen die Kategorien waren, fetisch, vielleicht sogar die Verrückten ablehnt, wenn sie denken, es ist alles ein eingerichtetes, käme nur darauf an, seine Interessen durchzusetzen, ist es damit die Affirmation des Verhältnisses, nur sozusagen mit fantastischen Gedanken, ja die Klassen ändern sich, dann sind halt die Proletarier am Leben oder sowas. Ja. Aber im Grunde genommen läuft alles weiter. Anders kann ich das nicht verstehen. Tut mir leid. Dann lass du mich überhaupt. Und es ist eine Verharmlosung. Ich wollte bloß damit sagen, dass ein Privatkapitalist mich deshalb als verliebt zu gelten hat, nur bloß weil sich aufgrund der Arbeitsweise von anderen sich ja gut sehen verschafft, das ist selbstverständlich zu kritisieren. Aber das ist von den Eigentumsverhältnissen so her zu kritisieren, die der Staat eingerichtet hat, dass die Fabrik den Fabrikbesitzer kriegt und der Lohnarbeiter von seinem Ertrag, von seinem Mehrwert getrennt wird. Das gilt ja, das der Staat kommt dann nicht aus dem Nichts oder was? Ja, der selbstverständlich von woher kommt das hier? Macht. Ja, das kommt auf die historische Ebene, aber ich ist mir wurscht, dass die historische Ebene geht. Ja, also wenn es jetzt keine unmittelbar ganz drängenden Sachen noch gibt, die im Plenum quasi besprochen werden müssen, können wir das gerne auch in den informellen Rahmen überlegen und ich kann jetzt mein privates Recht auf Faulheit wahrnehmen. Und ihr könnt alle ganz viele Bücher kaufen. Vielen Dank.